Hallo Ricky! Hallo Chris! Bist du aufgeregt? Bist du? Die Frage muss man erstmal stellen. Bist du aufgeregt? Ich bin unheimlich aufgeregt. Ich bin so aufgeregt war ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Sprach er mit verzagter Stimme. Ja, schön. Es ist wirklich Wahnsinn. Ricky, wir müssen erstmal, ich glaube, während du jetzt das ganze Equipment rancast, werde ich erzählen, was wir heute Leckeres kochen in der ersten MMA Radio Fit-Ausgabe. Ja, vielleicht sollten wir erstmal erklären, was MMA Radio Fit ist. Das hätte ich ja jetzt gemacht, während du die ganze Scheiße holst. Ist ja schon gut. So, Ricky, du holst jetzt bitte ein Fennle. Ein Fennle, pass auf. Hol zwei bitte. Zwei. Zwei Pfannen? Zwei. Ja. Und ein Schneidebrett und guck's mal, was die Entenbrust macht. Also, MMA. Bitte? Geht auch ein Wok? Ein Wok ging auch fürs Gemüse, ja. Was wäre dir lieber? Aber was habt ihr für Pfannen? Ich habe zwei Pfannen und einen Wok. Zwei, drei Pfannen, aber eine zählt nicht, die ist so klein. Und dann habe ich zwei ganz normale Pfannen, also Pfannen. Mach mal zwei Pfannen. Gut, jetzt bin ich ruhig. So, während Ricky den ganzen Kram da mal heranbringt, was ist MMA Radio Fit? Wir sind ja eigentlich der männlichste aller Podcasts. Und während es klappert, werde ich euch nochmal erklären, was jetzt genau passieren wird. Wir werden vitale, gesunde, aber dennoch leckere Gerichte zubereiten. Und es wäre langweilig, wenn ich das machen würde, weil ich habe das schon mal gemacht. Ich habe schon mal ein Kochmesser in der Hand gehabt. Und deswegen haben wir uns entschlossen, Ricky wird kochen. Und ja, ich werde ihm erklären, ich werde es versuchen, ich werde mein Bestes geben, wie er da was Schönes zaubern kann. Heute gibt es eine leckere Barberie-Entenbrust. Man sagt in der Kochsprache auf einem Spitzkohlgemüse und dazu gibt es einfach ein leckeres Baguette. Hast du das noch geholt, Ricky? Nein, ich habe mir hier so Ofenbrot, so Krustenbrot habe ich mir geschockt, ja, wie wir Hipster sagen. Hm. Übrigens, weißt du, es ist ja wirklich, es ist, im Endeffekt ist das die Kochsendung für den MMA-Fighter von heute. Ja, ja. Das muss man so sagen. Also, wer sich wirklich fit halten möchte, gesund ernähren, aber trotzdem lecker essen, der lernt hier was dazu. Leute. Ja, fürs Leben. Fürs Leben. Fürs Leben. Du, Ricky, ich höre mich doppelt. Ist das schlimm? Naja, ich weiß nicht, warum du dich doppelt hörst. Ich weiß es auch nicht. Ja. Na gut, dann hätten wir das auch. Liegt es an dir oder liegt es an mir? Ich höre dich einfach. Okay. Das ist ja erstmal soweit erstmal wichtig. Soll ich mal am Aufnahmegerät hier nochmal checken? Also Leute, ihr müsst das jetzt eher entschuldigen, ja, dass ihr ein paar Probleme haben. Das Setup ist wirklich abenteuerlich. Werde ich ein Bild mit dazustellen? Also ich habe praktisch einen Rucksack auf dem Rücken, was für eine Überraschung. Da ist ein iPad drin versteckt und wiederum daraus läuft so ein kleines Kabel über meinen Rücken ins Ohr hinein und das Kabel hat einen wahnsinnigen Clou. Da ist nämlich noch ein Mikrofon verarbeitet. Und in das spreche ich. Zeitgleich habe ich mich selber angerufen via Skype. Also das kann ich jetzt gar nicht mehr ausführen. Das ist technisch viel zu anspruchsvoll für viele Zuhörer. So, Chris, jetzt musst du mal was sagen und ich gucke, wie sich das hier anhört. Wir machen jetzt mal einen Live-Soundcheck, Ricky. Ja, erzähl einfach mal was. Jetzt höre ich mich nicht mehr doppelt. Das ist ja wirklich verwunderlich, verwunderlich. Aber na gut, das sind Kinderkrankheiten, nicht wahr? Und hörst du dich jetzt wieder doppelt? Nein. Ja, dann hat sich das ja gelohnt, ja. Hat sich das von selbst erledigt. So, Ricky, hast du zwei schöne Pfännchen? Ja, die habe ich. Ich wollte noch ganz kurz vielleicht mal sagen, wo ich meine Sachen gekauft habe. Oh, jetzt. Ja, und zwar, man muss ja auch wissen, dass man Zutaten braucht. Ich denke mal, du gehst darauf nachher noch genauer ein. Ja. Oder gibst du eine Overview so danach oder so davor? Weiß ich nicht, wie du das machen willst. Ich hätte mir das jetzt so gedacht, während du gleich den Spitzkohl schneiden wirst, hätte ich mal gesagt, was wir alles eingekauft haben. Genau, dann sage ich dann einfach, dass, also wir. So, jetzt habe ich zwei Pfannen. Okay, die brauchen wir aber noch nicht. Ja, die habe ich auch. Bitte, guck mal bitte in deinen Ofen, ob da Gedöns drin steht. Da stehen, bei manchen Leuten stehen da ja 1000 Sachen drin. In meinem Ofen? Ja. Ist komplett leer. Ist komplett leer. Hast aber auch einen Rost, hast du auch, ne? In Rost habe ich, glaube ich, auch. Also, ich benutze den nicht so oft, habe ich ja. Aber, gut, der soll aber nicht rein. Okay. Okay, den tust du beiseite. Das Rost, das brauchen wir gleich noch. Du stellst es in den Ofen auf 120 Grad. Was für eine Hitze? Umluft. Ja, da gucken die Köche blöd aus der Wäsche. Ich habe Ober-Unterhitze, Chris. Das ist die Pizza-Hitze, nenne ich die immer. Dann habe ich... Also Umluft, sagst du. Mach mal Ober-Unterhitze. Oh. So, habe ich. 120 Grad. 120 Grad, pustet. Bude zu, lassen wir so schmurgeln. Macht er. Gut, Ricky, wo hast du denn eingekauft, bei welchem Store? Ja, ich habe es bei mehreren Läden eingekauft. Ich war Tagen, ja. Beim Neukauf, beim E-Center und beim Aldi. Mhm. Ja, nur das Beste vom Besten, denn es ist am 2.1. wirklich unmöglich, sich eine Entenbrust irgendwo einzukaufen. Also die ganzen exquisiten Läden wie Edeka und Neukauf und so ein Scheiß, die haben das alles nicht. Mhm. Deswegen musste ich zum Aldi und aus dem Tiefkühlregal mir eine Barbarie-Ente holen. Schön. Tatsächlich auch eine Barbarie-Ente mit Haut. HKLA steht hier als... HKLA? Ja. So, ja, das heißt, die Abkürzung sagen vom neuen Hannover 96 Trainer. Kann natürlich sein. 11 Euro kostet übrigens das Kilo Ente da. Ich weiß nicht, was es sonst kostet, aber da habe ich das mal erwähnt. Mhm. So, was mache ich? Was mache ich? Du nimmst jetzt erstmal den Spitzkohl. Der ist wahrscheinlich so eingeschweißt, oder? Habe ich schon entschweißt. Hast du schon entschweißt, okay. Den wirst du jetzt der Länge nach einmal halbieren. Mit dem Messer. Oder mit einem gepflegten Handkantenschlag. Das kannst du selbst entscheiden. Auch der Spitzkohl war übrigens nicht so einfach zu kriegen. Im Edeka gab es den nicht. Dann bin ich neu kaufen. Da gab es gerade noch 4 Spitzkohle. Oder wie man das in der Mehrzahl ausdrückt. Spitzkohli. Spitzkolibris, genau. Naja gut, ist jetzt nicht ganz mittig. Aber ist ja auch mein erster Schnitt. Und du wirst ja sehen, unten bei dem Strunk, da ist ja so eine Struktur, ne? So, das kannst du mit... Ja. Mhm. So, das kannst du rausschneiden, so mit so einem dreieckigen Schnitt. Oh. Das kann ich. Da bin ich, war ja früher Dreieckschneider. Okay. Ja. Bei diesen Geräuschen habe ich so eine Angst, dass du die schneidest. Ja, ich habe jetzt das falsche Messer. Ich habe nicht das Profi-Messer vom Tobi, sondern das vom Aldi. So, jetzt nehme ich das vom Tobi. Ich nehme das mal lieber vom Tobi. Tobi ist dick. Gleich wird es einen Prozess geben, der wird ein bisschen länger dauern. Jetzt ist mir das Stück Strunk, wie du es nennst, entglitten. Entglitten. Also aber ein dicker Strunk, kann es sein? Ja. Da muss ich gleich nochmal ran. Nochmal einen Meter abschneiden. Übrigens habe ich gestern zum ersten Mal auf der Xbox Walking Dead gespielt. Und? Ja, es macht schon Spaß, aber ist dann irgendwann geil, ne? Zieht sich's dann doch ein bisschen. Du wirst aber extremst entlohnt nach jeder Episode. Ja, ich bin aber leider nicht aus dieser komischen, aus diesem Drugstore rausgekommen bei der ersten Folge. Da ach so. Aktuell ja. Noch fest. Gut, so, jetzt habe ich das soweit hier geschnippelt. Gut, jetzt wirst du den Spitzkohl, ich würde mal sagen, Zentimeter mal Zentimeter Stücke schneiden, so, dass du so, der wird ja auseinanderblättern, ne? Ja. Aber wie schneidest du das mal, dass du dich da nicht am besten... Chris, jetzt hab dich, sei doch, du, also jetzt mal ganz ehrlich, ich verstehe schon deine Sorge, aber es ist jetzt nicht so, dass ich in meinem Leben noch nie mit einem Messer irgendwie zu tun hatte. Also hört es sich aber dann und wann an, wenn du mich anrufst und fragst, wie mache ich ein Rührei? Ja, richtig, aber das Rührei zu schneiden habe ich bis jetzt immer geschafft. Es war eher das Braten, was mir... ja. Okay, du schneidest jetzt diese... Zwei Hälften. Seid ihr zwei? Oder drei, Mann? Wir sind zweieinhalb, muss man sagen. Dann machst du eine Hälfte und eine halbe Hälfte. Okay, möchtest du... Von dem... Ja, dreiviertel, so könnte man sagen. Möchtest du, dass die... du brauchst doch nachher... Nee, Quatsch. Also du, jetzt muss ich nochmal anfangen. Hm. Weil ich jetzt wirklich... Ich habe wirklich... Wer das jetzt hört, wird wahrscheinlich lachen, aber ich habe wirklich so kochmäßig überhaupt nichts drauf. Deswegen muss ich die dümmsten Fragen stellen. Wenn ich jetzt diesen Kohl schnippel, muss ich den vorher irgendwie waschen? Ja. Wieso sagst du mir das nicht? Entschuldigung, habe ich vergessen. So, ich nehme jetzt den Kohl als Ganzes oder mache ich das erste Blatt weg oder wie, was ist da das Beste? Was siehst du ja. Der wird ja klasse aussehen von außen. Wenn der eingeschweißt ist, dann brauchst du die oberste Seite nicht draus machen. Ja, die ist ein bisschen rumpelig, so sage ich jetzt mal, ein bisschen runzelig. Wenn es dir nicht gefällt, dann mach's ab. So ist das. Nee, wenn das so kocht man heute. Wenn es dir nicht gefällt, dann mach's doch ab. Ja. Das ist die Pep Guardiola-Kochmethode. Natürlich, ja. Wenn dir nicht gefällt, schickst du nach Hause. So. Also, das habe ich jetzt gemacht und jetzt wasche ich den ganzen. Jetzt wäschst du den ganzen Wichser mal richtig schön. So als halbes Stück. Ja. Also einfach rin hier. Ich habe es jetzt hier in so ein Salatarschloch reingemacht und Salatschleuder, Auffangbecken habe ich hier. Mhm. Aber den soll ich jetzt nicht auseinanderblättern oder so. Nee. Wäscht man Salat eigentlich mit heißem oder mit kaltem Wasser? Mit lauwarmem Wasser. Das sind alles so Fragen, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich koche. Ja. Deswegen höre ich dann meistens direkt auf. Kaltes Wasser, kalten. Kaltes Wasser, hat Sandra gerade gesagt, wa? Nee, die ist nicht da. Umso wärmer das Wasser, umso mehr Nährstoffe tötet natürlich auch ab, ne? Also dann heiß. Mhm. So, also einfach nur fließendes Wasser und das reicht dann schon. Genau. Oh, das fässt sich, so echtes Gemüse fässt sich unglaublich gut an. Ja. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja, oh, ist das schön. Das ist doch also dann tupfst du den ab und dann schneidest du das Ding in so Zentimeter mal Zentimeter viereckige Blätter. Allerdings lasse ich den jetzt so zusammen, wie er ist. Ich zupfe da jetzt noch keine Blätter ab, sondern ich schneide das am Stück runter. Das wirst du später noch bei der Zwiebel sehen, dass es einfach besser ist, wenn du die Produkte zusammenlässt und sie dann versuchst, so runterzuschneiden, weil du möchtest da keine Gefrickel haben. Das Interessante ist bei mir, dass ich wirklich, was für dich, es geht einfach so locker von der Hand, hier Schnippel, Schnappel. Ich muss erstmal ein Gefäß suchen, wo ich das Geschnippelte rein tue. Ja. Ein Handtuch muss ich nebenbei suchen. Das ist Wahnsinn. Also ich bin einfach, jetzt habe ich hier mal so eine Plastikschüssel. Jetzt geht's los. Wenn wir die 10. Ausgabe MMA Radio Fit machen, wie fit du dann sein wirst, nicht nur körperlich, sondern auch in der Küche. Ja, das ist ja die nächste Ausbaustufe. Ich schneide übrigens jetzt. Das ist ja die nächste Ausbaustufe. Dass ich auch noch ein Joggingprogramm hier bei MMA Radio Fit präsentieren werde. So im Endeffekt, wenn ihr heute anfangt, könnt ihr bis zum Jahresende schlank sein. Ein Foto kannst du mir davon nicht schicken, ne? Von dem, was du schneidest. Doch, nee, schicken nicht, aber ich kann eins machen. Ja, mach mal ein Foto. So, genau, also Fotos wird bei den MMA-Radio-Folgen, bei den MMA-Radio-Fit-Folgen, wird es da auch immer reichlich geben. Deswegen, da lohnt sich's wirklich, auf mmaradio.wordpress.blog vorbei oder so. Nee, wie geht die Adresse? .com.blog. mmaradio.wordpress.com. Genau, und wenn ihr das Ganze irgendwann mal in weiter Zukunft hört, dann ist natürlich mmaradio.de wahrscheinlich die Anlaufadresse. Mhm. Vielleicht aber auch nicht. Das kommt drauf an, wie schnell der arbeitet. So, jetzt pass auf, Chris. Jetzt habe ich erstmal so eine Art Streifen geschnitten. Jetzt schneide ich praktisch in der Gegenrichtung wieder einen Zentimeter. Genau. Muss ich das denn aber auch noch in der im Durchmesser irgendwie cutten? Nee. Okay. Nee, wieso? Du hast doch jetzt den Spitzkohl, hast du ja jetzt in zentimeterdicke Streifen geschnitten. Den meisten Spitzkohl. Es gibt auch ein paar Streifen, die sind eher so 2,5 Zentimeter. Und diese Streifen, die schneidest du jetzt nochmal in der Breite nochmal einen Zentimeter. Ja. Dann sind die aber immer noch hoch. Eine gewisse Höhe haben die ja dann noch. Ja, die kannst du doch auseinanderdrücken. Das sind doch Blätter, das sind doch wie... Stimmt, das sind ja Blätter. Chris, ich kenne das nur aus dem Ding, aus dem Magifix. Wenn du die gleich in deine Schüssel tust, dann kannst du die ja so ein bisschen auseinanderfriemeln. Das müssten eigentlich nur so Blätter sein. Das ist ja echt wie ein Zauberwürfel, du. Ja, das sind Blätter. Das ist unglaublich. Melli, komm mal, das Obst ist beweglich. Ja. So, soll ich jetzt mal erzählen, was wir alles gekauft haben? Jetzt kannst du mal erzählen und ich kann dann den Preis und Kaufort hinzufügen. Wir haben natürlich einfach eine Barberieente gekauft, die kann man eingeschweißt so im Supermarkt kaufen. Eigentlich dachte ich in jedem, war aber da nicht so. Im exquisitesten Laden gab es dann einen, bei Aldi. Bei Aldi. So, und dann, da brauchen wir nichts mehr für. Dazu machen wir ja noch eine Orangensoße. Dazu brauchen wir einfach nur eine Zwiebel Und die es übrigens nicht mehr einzeln im Laden gibt. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wieso gibt es denn keine einzelnen Zwiebeln? Es gibt Schalotten einzeln, die hättest du kaufen können, aber ich bin auch ein dummes Schwein. Und ich dachte mir noch, soll ich Schalotten kaufen? Da habe ich gedacht, nee, der hätte bestimmt gesagt, kauf Schalotten. Ja, Schalotten sind immer geiler. Das ist mir auch, also ich, jetzt ehrlich, also ich habe ja keine Ahnung von Kochen, ja, aber wenn ich mal eine Zwiebel kaufe, kaufe ich nicht immer nur Schalotten. Zu Recht. Nur kurz das Näschen putzen, Moment. Kein Problem, kann ich mal erzählen, wo ich das letzte Mal Zwiebeln benutzt habe. Und zwar habe ich mir Jägerschnitzel Familienart, muss man dazu sagen, gemacht. Und das geht folgendermaßen, man holt sich so eine Art Bierwurst oder was das ist und paniert das Ganze und brät es dann einfach in der Pfanne mit ein paar Zwiebeln an. Schmeckt herrlich. Schmeckt wirklich gut. So, ich bin fast fertig. Ich muss sagen, das Messer ist eine Art Waffe. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich in Berlin zu einer Messerstecherei dazu kam? Mit dem Kochmesser? Nee, also ich bin mit dem Auto praktisch in Berlin eingebogen. Mhm. Naja, nicht ganz, ich war schon in Berlin. Und dann war ich am Kotti, Cottbusser Platz. Das ist so der Hauptumschlagsplatz für Drogen und so ein Zeug. Und dann hat da einer einen abgestochen. Naja, klar. Ja. War auch ruckizucki die Polizei da. Aber wusstest du, dass ich als damals noch Koch-Azubi hatte eine Sondergenehmigung, Messer mit im Alltag um mich zu tragen? Wegen der Länge? Nee, man darf nicht so normale Messer darf man eigentlich gar nicht so rumtragen. Bis welcher Länge? Da gibt es auch irgendwie sowas. Das weiß ich nicht. Köche, also ja, echt. Ja, also wenn man irgendwie da mal gefragt wird, warum fahren Sie ohne Busticket, zeigen Sie mal. Und dann sieht er das Messer. Also, das ist aber gefährlich. Habe ich aber eine Sondergenehmigung, weil ich bin Messerwerfer. Hast du denn schon mal so eine Situation gehabt? Nein, hatte ich nicht. Gott sei Dank hast du so eine Genehmigung gehabt. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt werde ich den geschnippelten Salat, werde ich jetzt auch noch fotografieren. Jetzt nehme ich erstmal mein Abtupftuch. Ich habe ja extra so ein Operationstuch. Ich habe auch so eine Berglampe auf heute. Ja, natürlich. Und einen Mundschutz. So, jetzt machen wir hier mal. Zack. Und zum guten Kochen gehört natürlich auch immer ein Gläschen Cola Zero. So, Chris. Die erste Aufgabe habe ich im Endeffekt im Handumdrehen bewältigt. Ja, jetzt. Ich koste mal. Ja, Spitzkohl schmeckt sehr lecker roh, ne? Das schmeckt so ein bisschen nach Kohlrabi. Schmeckt wirklich gut. Schmeckt nach Kohlrabi so ein bisschen, ne? Ja. Das sollte man sowieso machen. Alles, was man so zum Kochen nutzt, habe ich wirklich auch mal gehört, sollte man auch mal selber einfach so im Mund stecken. Ich stecke mal gleich die Entenbrust in den Mund. Ja, gut. Schmeckt wirklich lecker. Ja, ist lecker, wirklich. So, weiter geht's. Jetzt bin ich ja ein bisschen zwiegespalten. Wir werden ja jetzt mit dem Spitzkohl anfangen und aber auch mit der Entenbrust. Ich weiß aber nicht, ob... Ich bin eher ein Freund jetzt bei deinem Wissensstand, dass wir beides nacheinander machen. Okay, dann schieß mal los. Du nimmst jetzt die Entenbrust, legst du die aufs Brett. Schnippelbrett. Jetzt kommt natürlich der große Moment, wo ich und die Entenbrust zusammenkommen. Also die musst ist ja jetzt mal auspacken, ne? Ja, die ist verspeist, genau. Ja. Und jetzt kommt wirklich dieser Moment. Mach das im Waschbecken, da wird gleich Fleischsaft mit rauskommen, Blut und Fleischsaft. Auch hier, Chris, es ist nicht das erste Mal, dass ich mit Lebensmitteln handwerke. Ja, andererseits sagst du dann wieder, hättest du das mal gemerkt? Ja, klar, dann hätte ich es gesagt, so. Ja. So, jetzt kommt sie raus. Muss man die nochmal abwaschen? Ich habe gehört, Fleisch sollte man immer nochmal abspülen. Immer. Richtig. Und eigentlich, wie ist das jetzt hier mit dieser Brettchengeschichte? Muss man das Brettchen jetzt waschen, bevor man mit dem Fleisch weitermacht? Oder also in der Profiküche haben wir für die jeweiligen Sachen, für Fisch, Fleisch und Gemüse jeweils eigene Brettchen. Also man schneidet nie auf einem Fleischbrettchen Gemüse oder Fisch. Okay, ich habe jetzt aber nur eins. Würdest du jetzt das Brettchen nochmal waschen? Entweder du drehst es um oder du scheißt mal einen kräftigen Haufen drauf. Was würdest du mir raten? Ich würde es auf selbe Brettchen. Du bist, deswegen sende ich so gern mit dir. Du bist einfach der Sylvester Stallone unter dem Podcast. Ja, eben so ist es. Aber keine Gefahr zu groß. Bitte die Entenbrust ab. Nicht, dass du da den ganzen Siff auf dem Brett hast. Mach die jetzt trocken, die Entenbrust. Ach, Mist. Langsam kriege ich ja so ein Handtuchproblem. Hast du da nicht so Krepppapier? Doch, habe ich auch. Habe ich ja auch. Aber hast du mir nicht aufgeschrieben, dass ich das kaufen soll. Deswegen benutze ich es nicht. Ich habe dir gesagt, du musst mir jeden einzelnen Schritt, wirklich so blöd, der dir vorkommt, selbst eine Schere, um jetzt hier den Mist aufzuschneiden, alles brauche ich schriftlich. Du also meine Entenbrust, die zweite, das ist ein Riesenlümmel. Leck mir am Arsch, das ist wirklich, das ist eine richtige Brust. Also die Ente hat eine richtige Titten, du. Kannst du aber wissen. Also die ganzen Inkredenzien, die wir gleich verarbeiten, die werden wir natürlich auch nochmal auf unserer selbst dafür kreierten Homepage machen, die wir online gestellt haben, die auch schon großen Anklang findet. Achso, übrigens, das können wir jetzt endlich mal sagen. Viele haben sich ja gefragt, wer ist denn jetzt euer Sponsor? Ja, jetzt können wir es mal. Jetzt können wir es vom Stapel lassen. Und zwar werden wir in Zukunft von Chefkoch gefeatured. Chefkoch.de, da müsst ihr drauf gehen. Ja. Wir werden natürlich so ein kleines Logo da noch auf die Seite packen. Die helfen uns so ein bisschen, unterstützen uns finanziell natürlich. Und Chefkoch.de, Taste the Nature. Ja, also Gott sei Dank müssen wir sowas nicht sagen. Aber ja, auf jeden Fall Chefkoch, da wird es dann auch eine eigene MMA-Radio-Fit-Seite geben, ja, auf die ihr euch dann immer begeben könnt, um nachzukochen, was wir so gekocht haben. So, Chris, das Vieh ist getrocknet und liegt nackend vor mir. Okay, jetzt nimmst du dein... Halt! Welche Seite muss oben sein? Die Haut muss oben sein. Die Haut muss oben sein. Wenn man so zwei Entenbrüste sieht. Schön, schön, ne? Und sich vorstellt, dass man da auch mal... Da kommt man schon auf welche Gedanken, du hast recht. ...zusammenhalten könnte, so ein bisschen zusammendrücken, stelle ich mir gerade vor. Also solltet ihr noch nie... Aber vielleicht sollte man das ein anderes... Der Hesemann lebt ja wieder. Der hat uns gerade Bell Radio geschrieben. Das ist schön. Der Hesemann, herzlich willkommen unter den Lebenden. Hey. So. Also, die Hautseite ist oben, ja? Ist oben. Jetzt nimmst du dein scharfes Messer. Das habe ich in der Hand. Und dann nimmst du erstmal eine Brust und schiebst die andere ein bisschen weg. Habe ich. Ich nehme erstmal die kleinere Brust. Ja. Und jetzt wirst du ziselieren. Du wirst jetzt die, das ist ja Fett da oben drauf, ne? Das mache ich jetzt. Das ist ja eine Fettseite da oben, ne? Ja. Die wirst du jetzt ganz fein. Damit der Winter nicht friert. Genau. Die wirst du jetzt ganz fein einschneiden, karoförmig. Okay, komplett über die ganze Haut darüber, oder? Ja, aber nicht zu tief. So, also, ich versuch's einfach. Ich versuch's einfach. Hm. Nicht zu tief und aber auch schön, schön eng. Also, mach nicht so große Vierecke, mach die schön fein, damit möglichst viel Fett gleich austritt beim Braten, weil daraus machen wir gleich die Soße aus dem Saft. Müsste ich... Wenn ich jetzt schnippel. Und was ich immer hasse, früher die Oma oder so, die hat ja immer so Schweinebraten gemacht, Schweinekrustenbraten und hat immer so ganz grob eingeschnitten. Dass du so richtig so Zentimeter mal Zentimeter große Blocken da hattest, ne? Genau. Konnte keine Sau fressen. Warum hat man das nicht einfach dünner eingeschnitten? Das muss ich den Schnitt sehen? Nee. Okay, dann nur damit, jetzt habe ich hier nämlich so ein Makashi-Messer. Wenn du rüberschneidest, rüberfühlst, dann fühlst du aber schon, dass du eingeschnitten hast, ne? Ja, ja, sehe ich gerade. Makashi-Messer, oh, ich glaube, ich bin schon fast zu tief, die habe ich mir beim Aldi gekauft. Hm? Ach, dachte von dem Typen da bei Kill Bill, ja? Ja, der hat die zum Aldi gefahren in seinem Traktor. Und auf einem Messer sitze ich praktisch gerade, stehe ich so drauf mit beiden Beinen, mit dem anderen schnipple hier gerade so. Ich könnte mir vorstellen, dass ich beim Übungsstück ein bisschen zu tief bin. Könnte sein. Ja. Aber bitte verzeih es mir, Chris, ich übe. Ja, es ist gar kein Problem. Ist es eigentlich normal, dass die Haut von der Ente, wenn man die so ein bisschen eingeschnippelt hat, so einen leicht gelblichen Ton hat? Ja, es ist normal. Okay. Das ist also keine der berühmten Weißwildgänse. Eine Flugente kann es auch nicht sein, sie hat keine Flügel dran. Warte mal, Barbarie-Ente, die hat einen ganz komischen Namen. Das ist eine Warzenente oder so. Irgendwie so ganz komisch heißt sie. Aber ne, ganz fein einschneiden. Ganz fein. Also das, ich muss jetzt sagen, bei dem einen ist es mir nicht gelungen, wahrscheinlich ganz fein zu schneiden. Mhm. Ich versuche es jetzt beim größeren Stück, das, was ich dann auch essen werde. Aber du kennst diese Analogie, die ich gerade sagte, mit dem Schweinekrustenbraten, ne? Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich weiß ganz genau, was du von mir willst. Es ist halt jetzt ja einfach die Frage, inwiefern ich das als ungelernter Küchen, Analphabet. Du bist ein ungelernter Küchenmeister. Das stimmt. Inwiefern ich deine Vorgaben umsetzen kann. Also dieses Messer ist natürlich auch dieses Makashi-Messer, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Also das möchte ich zum Beispiel nicht zwischen den Augen haben. Könnte ich mir vorstellen, dass das sich irgendwie drauf niederschlägt, wie man es gucken kann. Mhm. So, es sind wirklich nur ganz, man sieht auch die Fettschwarten schön jetzt so rauskommen. Also ich bin nicht im Fleisch, aber ich bin wohl in der Haut. Also die Haut ist teilweise kann ich das Fleisch sehen durch den Schnitt. Ja, okay. Ist zu tief dann wahrscheinlich, oder? Ein bisschen, aber kommen wir, schaffen wir, das überleben wir. Okay, nee, ich mittlerweile komme ich ja auch immer näher ans gewünschte Ziel ran. Ja. Die Schnitte werden immer besser. Auch hier werde ich gleich noch ein Bild von machen. Dann hätte man doch lieber 10 Brüste kaufen sollen. Chris, du hast auch mal klein angefangen, ja? Das ist wahr, das stimmt natürlich. So, jetzt habe ich hier die Brüste ingeschnitten. Jetzt mache ich hier ein Bild. Pass auf, geht's los. So sieht eine eingeschnittene Brust aus. Aber weißt du, wo ich meine Kinder einmal Karl hingelegt habe? Könnt ihr ja mal an eurer Freundin. Danke. Ja, könnt ihr ja mal an eurer Freundin ausprobieren, bevor da die Ente verhunzt mit. So, ist geschnitten. Super, okay. So, jetzt wirst du. Du hast du zwei gleich große Pfannen? Warte mal, das muss ich mal kurz. Ja, die eine ist ein bisschen höher, würde ich sagen. Deswegen. Okay, die höhere nehmen wir für den Spitzkohl. Das ist schon mal super. Ja, okay. Und die andere, die stellst du jetzt. Ich dachte, ich mach mal dein Podcast-Geräusch immer nach. So, jetzt stellst du bitte die mit dem tieferen Rand, stellst du jetzt bitte an. Die machst du jetzt an. Okay, jetzt ist natürlich Folgendes, was ich schon wieder fragen muss. Sag mal, auf wie viel, dann kommt meine Frage. Ich weiß deine Skala nicht. Richtig. Ich habe ein Ceran-Kochfeld hier. Übrigens, Gott sei Dank, du bist ja ein sehr großer Mensch und hättest du Induktion, wäre das nicht gut, weil dann wäre dein Glied, dein Gemächt, wäre auf Höhe der Induktionsplatten. Das macht impotent, habe ich gehört. Na gut, bei mir ist es relativ schwierig, irgendwas impotent zu machen. Weil das ist so riesig im Endeffekt, das ganze Gebilde. Das ist, sag mal so, alle paar Trilliarden Jahre schlägt ja auch ein Komet auf der Erde ein. Ja. Ich glaube, die Chance ist höher, dass wir das noch erleben. ich habe folgende Skala von 0 bis 9. Machst du mal auf 7. 7, das ist eine schöne Zahl. 7 kann man sich ganz einfach merken, ist die Zahl zwischen 8 und 6. Muss ich da jetzt irgendwie rinspucken in die Pfanne. Nein, du machst da nichts mit. Gar nichts. Du wirst denken, was, wie will man denn da jetzt so ein schönes Stück Fleisch anbraten? Wir werden aber gleich. Ich habe keine Ahnung. Deswegen du darfst das immer bei mir so sehen. Mich wundert gar nichts, weil ich ja auch nichts weiß. Okay, wenn wir gleich, jetzt noch nicht, die Entenbrust in die Pfanne legen, und zwar mit der Hautseite zuerst, ne? Also mit der Fettseite. Jetzt, Moment. Jetzt habe ich aber die höhere Pfanne, habe ich jetzt angestellt. Nee, die noch nicht. Okay, dann. Die tiefere. Wo brauche ich denn mehr Hitze? Weil das Problem, ich habe folgendes Problem. Ich habe 4 Herdplatten, wie man das so kennt. Und, Du brauchst nur eine Herdplatte. Okay, dann nehme ich die größere. Gleich 2 Herdplatten, aber die zweite, die muss ganz leicht nur simmern, weil wir da die Soße drin machen. Okay, dann das wollte ich hören. Alles klar, okay. 7 ist angestellt, Platte heizt. Die flachere Pfanne, ne? Jo. Okay, die wird jetzt erstmal aufmuscheln. Der Ofen ist an, ne? Ofen läuft und ist auch schon vorgeheizt. So. Jetzt nimmst du dieses, wie heißt denn das nochmal? Das ist immer ein Papier da. Alufolie? Alufolie. Oh. Oh. Das könnte jetzt die Sendung sprengen. Stoppen bringen. Weil das stand auch nicht auf der. Hatte ich aber vorher gesagt. Nee, stand nicht drauf. Stand nicht drauf, ist richtig. Alufolie. Ich glaube, das könnte. Da muss ich mal ganz kurz beim Lageristen nachfragen. Hallo. Wie lange dauert das denn? Ja, kann sein, dass wir gleich was zum Bestellen müssen. Alufolie. Ja, es ist ja nicht so, dass wir nur eine Schublade. Schublade. Das hätte auch von anderen Leuten kommen können, die ich kenne. Das stimmt. In der Schublade. Hier ist es. Alufolie ist vorhanden. Super. Rock'n'Roll. So. Jeder Haushalt hat Alufolie. Ja. Zwar nicht jeder weiß, wie es heißt, dieses Ding. Okay, jetzt machst du da zwei Bahnen ab. Und die Bahnen müssen... Ja, genau, das ist das Entscheidende. Also. Die müssen so groß sein, wir werden jetzt aus diesen beiden Bahnen jeweils zwei kleine, so eine Art Boote machen, dass wir da die Entenbrust reinlegen können. Also, schätze es mal, wie viel Zentimeter circa? Vergleich es mit irgendwas. Naja, so, nimm die Silberfolie. Die halt ja, Silberfolie, Alufolie. Und hältst es einfach über die Entenbrust und ziehst es so lange, bis es drüber ist. Ach so, okay, alles klar. Dann mache ich es. Darf es nicht zu groß sein, oder? Hä? Darf es nicht zu groß sein, oder darf es auch zur Not ein bisschen... Sein. Warte, jetzt gerade noch ein bisschen einkrempeln. So, deine Audioqualität, beziehungsweise dein Netz lässt so ein bisschen zu wünschen übrig. Kann aber auch meins sein. Ja, so, also ich sitze hier wie immer. Jetzt habe ich hier die Alufolie. Ich hoffe, man versteht mich ohne Laktose. Ja, man versteht dich relativ schlecht. Man versteht mich jetzt schlecht? Naja, weil das scheppert ganz schön. Ah, das ist... So, ja. Jetzt habe ich die Alufolie benutzt. Zwei Bahnen hast du gemacht. Zwei, ne? Bahnen habe ich gemacht, zwei Alubahnen. Mhm. Ja. Und jetzt krempelst du dir wie so ein kleines Bett, damit wir die Entenbrüste da gleich reinlegen können. Wie so ein kleines Bett. Also du krempelst so die Seiten hoch, damit da gleich kein Fleischsaft rauskommt. Ach, einfach rechts, links, oben, unten so einen kleinen Wulst. Nur einmal rum, genau, so ein Wulzi. Einfach nur so hochschlagen, oder was? Ja, genau. Aber so ja, ein bisschen Stabilität geben, indem du es so ein bisschen einkrempelst. Und wie hoch muss es sein? Ja, weiß ich nicht. 1,5 Zentimeter? Ja, weiß es ja doch. Mhm. Also das ist für mich das jetzt das Schwierigste. Wir hätten doch lieber das Backblech nehmen sollen. Melli, du kannst mal den Spitzkohl probieren. Das wirst du nicht wissen, das kann ich dir aber sagen. Der schmeckt ein bisschen wie Kohlrabi. Das weiß man aber eigentlich. Kohlrabi. Oh, jetzt ist mir die Alufolie eingerissen. Oh, oh. Ja, aber Moment mal, wenn ich rechts, links, oben, unten machen muss, dann hätte ich es doch also wenn ich alle vier Seiten einschlagen muss, dann hätte ich es doch länger machen müssen als die Ente. Ja, aber die zieht sich doch noch zusammen. Und ich habe auch gesagt, ein bisschen länger soll es sein. Ja, ein bisschen länger ist bei mir 2-3 Zentimeter. Ey, nicht den ganzen Kohl jetzt essen. So, also ich kann wirklich hier nur hoffen, dass es einigermaßen... Okay, wenn das nichts wird, nehmen wir einfach das Blech. Das ist mir im Prinzip, ist mir das immer ein bisschen zu dick, das Blech. Nee, ich will das jetzt hier schon auch, wenn dann richtig machen. Es zieht sich halt. Komm mal her. Achso, nee, du musst ja da was anderes machen. Das ist was für Frauenhände. Mhm. Oder andere Kochhilfen. Das ist wirklich, soll ich das einschneiden in den Ecken dann, oder wie machst du das? Nein. Das ist ja unfassbar. Ja, du musst es doch nicht viereckig machen. Ja, du hast doch gesagt, alle vier Seiten. Naja, mach doch ein rundes Bötchen so. Ja, jetzt ist klar, das kann ich. Du willst praktisch so eine Pfanne nachstellen. Dass wir da die Entenbrust reinlegen können. Die dann aufs Gitter kommt. Das musst du mir so sagen, Chris. Das hätte ich auch hinbekommen. Gut. Naja, oder vielleicht auch nicht. So. Gut. Also zur Not musst du halt nachher da mal den Ofen... Hast du bitte mal auf die Pfanne auf? Ja, was ist mit der? Die ist schon ganz warm jetzt. Füll mal drüber. Ja, wenn ich so die Hand drüber halte, kann ich sie 21, 22, 24... Kann ich eigentlich ganz gut drüber halten, so. Okay. Jetzt wird's heiß. So nach ungefähr 20 Sekunden wird's heiß. Mach mal ruhig weiter da erstmal zu Ende. Mit meinem Bötchen. Mhm. Eddie, kannst du mir mal hier helfen? Ich muss hier weißt du, was er von mir will? Ich muss ja praktisch so das zusammen. Kannst du da mal antworten, Mensch? Wer ich? Geht's noch? Es muss so eine kleine Pfanne sein oder sowas in der Art. Wir nehmen das Backblech, Ricky. Dann muss ich nachher da drauf. Ja, du kannst also. Doch ordentlich antworten. Es gibt doch hier Regeln zu Hause bei uns. So. Du hältst die Fresse da. Dieser Podcast wird Familien beenden. Die andere Seite muss ich jetzt auch noch machen. Jetzt habe ich gerade mal ein Bötchen, habe ich jetzt fertig. Ich koche einmal, ich brauche hier Platz. Sprach die Diva. Ja, ihr habt da alle keine Ahnung. Könnt ihr mal hierher kommen und hier kochen, unter widrigsten Umständen. Mit so einem Pöbel im Ohr. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Also ich kann ja schon mal sagen, was jetzt passieren wird. Und zwar werden wir jetzt die Entenbrust auf der Hautseite, auf dieser Fettseite. Jetzt hat hier Joghurt hingekleckert. Ich werde blöde. Entschuldigung. In die Pfanne legen und ausbraten. Irgendwas stinkt hier verbrannt. Ja, das ist bestimmt die Pfanne. Nimm die mal runter. Okay. Hab ich, oh ja, die dampft schon. Scheiße. Ja, okay. Was mache ich jetzt? Nichts. Lass die Pfanne, lass die in den Herd an, aber pass auf. Was soll ich jetzt machen mit der Pfanne? Nimm die Pfanne zur Seite. Ich mache jetzt mal hier erstmal Dunstabzugshaube an. Ja. Ja, und die stelle ich jetzt irgendwo weg, oder was? Stell die einfach nur zur Seite. Die Platte lasse ich so an, wie sie ist. Ja, lass die Platte so an, aber ich habe Angst, dass du da irgendwie drauf fasst oder so. Ach, Quatsch, Mann. Super Gag. Bist du fertig mit deinen Bötchen? Nein. Das ist das Schwierigste, wirklich. Diese Scheiße hier. Das geht auch mit dem Blech. Das ist wirklich ganz will das mit dem Bötchen machen. Wenn wir das Blech mit jetzt schon reinschieben, dass es warm wird, können wir es auch auf dem Blech machen. Dennis Retzler hat es auch geschafft. Dann schaffe ich das auch. Ach Gott, ja. So, dann werde ich mal gucken. Wenn jetzt hier noch hoch. Oh, eine Scheiße mit dem Dreck, du. So eine Scheiße mit der Scheiße. Hier ist ein Mann, der ist wieder aktiv, sehe ich gerade. Vielleicht haben sie seinen Account gehackt. Mhm. So, jetzt habe ich sowas in der Art wie Bötchen. Okay. Jetzt muss ich die Bötchen fotografieren. Damit die Leute auch ja wissen, wie man das richtig macht. So, also auch diese Bötchen sind im Block zu bestaunen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So, habe ich. Hab die Bötchen. Was geht jetzt ab? Okay, die Pfanne, die dürfte noch relativ heiß sein, ne? Auf jeden Fall auch so, dass ich sie jetzt nicht anfassen würde. Okay, dann lass die da, wo sie jetzt ist. Sie ist nicht auf der Herdplatte, oder? Sie steht auf der anderen Pfanne. Die aus, auf der anderen Herdplatte, die aus ist. Richtig. Leg die Entenbrüste jetzt mit der Hautseite rein, nicht mit der nackten Seite. Die Hautseite muss nach unten zeigen. Diese eingeschnittene Seite, die muss jetzt Kontakt zur Pfanne haben. Was zur Pfanne? Hä? Ins Bötchen, meinst du? Nein, da kommt es später erst rein. Okay, in die Pfanne, die jetzt heiß ist. Da kommt jetzt beide Entenbrüste rein. Okay, aber die eingeschnittene Seite auf für Pfannenkontakt. Hat Pfannenkontakt. Und auch die andere. Pfannenkontakt ist hergestellt. Mhm. Und jetzt? Jetzt brät das aus, okay. Jetzt soll, ich das jetzt, soll ich das jetzt wieder auf die Herdplatte stellen? Lass mich. Es schmorgelt so ein bisschen. Mach auf eine Pfanne, auf eine Herdplatte wieder. Herdplatte ist Kontakt ebenfalls hergestellt. Okay. Gut. Wir werden jetzt nämlich die Entenbrust soweit erstmal fertig anbraten und sie dann spritzt, diese kleinen. Spritzt! Muss ich da einen Deckel drauf machen? Nein. Okay. Wir werden jetzt die Entenbrust soweit erstmal fertig machen. Von beiden Seiten anbraten, aber noch nicht wenden, Ricky. Wenden tue ich sie noch nicht. Hast du was zum Wenden jetzt schon dabei? Nein, ich habe noch nichts. Puls. Ich habe so einen Schaber, so einen Schieber. Ja, dann nimm den, ja. Hab ich. Guckst du mal bitte am Rand von der Entenbrust. Tut sich da schon was? Wird es schon braun oder so, die Haut? Die wird ein bisschen weißer gerade. Ja. Guck mal, ich lüfte sie mal ein bisschen. Ja, so ein bisschen bräunlich wird sie an ihrer Haut. Wird schon braun, ja. Hast du mal angehoben? Ja, habe ich angehoben. Wird schon braun. Wie braun? Karamellig? Ja. Würde ich so sagen. Also meinst du, das sieht schon geil aus, dass man es essen könnte? Nee, da ist noch zu viel Weiß mit dabei. Okay. Aber es tritt ganz viel Fett aus, ne? Ja, es ist schon relativ viel Fett ausgetreten. Okay, das warten wir jetzt nochmal. Also wir werden jetzt die Entenbrust, wenn die gleich auf der einen Seite richtig schön kross angebraten ist, werden wir sie nochmal kurz auf die andere Seite legen, da nochmal anbraten. Dann wirst du nochmal drunter frisst. Es ist so spannend, aber es ist immer noch so, dass ich sagen würde, nö, könnt noch ein bisschen. Wenn wir die jetzt gleich von der anderen Seite auch nochmal kurz angebraten haben, werden wir sie in diese kleinen Bötchen legen, ne? Aber bist du dir sicher, dass sie auch reinpassen? Ja. Die zieht sich gleich noch ein bisschen zusammen, wenn wir sie von der anderen Seite angebraten haben. Hol schon mal das Rost bitte raus und tu die Bötchen aufs Rost. Schon erledigt. Okay. Dann werden wir die da gleich reintun, aber noch nicht in den Ofen schieben, Ricky. Okay. Ich guck noch mal nach. Ich wag noch mal den Blick unter die Ente. Auf beide. Beide. Oh, jetzt wird sie langsam. Jetzt sieht sie langsam aus wie so eine richtige Ente. So wie ich Enten kenne. Also ich muss beide sagen, hast du es angeguckt? Ja, beide. Also das ist jetzt so eine... So eine Geschichte, da kann ich schwer jetzt helfen. Ja, da kann ich natürlich jetzt... Darf das noch ein bisschen weißlich sein? Oder sag ich mal so gelblich? Oder würdest du sagen, nein, das muss wirklich richtig braun durchgehend sein? Braun durchgehend, das wäre schon geil, ja. Am Rand wirst du es wahrscheinlich nicht ganz braun kriegen, weil es da ja die Haut ein bisschen hoch geht, ne? Ja, ja, das ist mir schon klar. Ja, doch, das sieht schon gut aus. Also jetzt ist es wirklich, jetzt hat es so eine Farbe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Gericht abfotografiere. Oh, jetzt ist es mir umgekippt. Ich hab's jetzt umgedreht, Chris. Immer von dir wegdrehen, ne? Was? Also wenn du die Pfanne vor dir hast und du das Fleisch drehst, ja? Kipp es von dir weg, nicht, dass das Fett dich anspritzt. Ja, das ist mir gerade passiert. So, jetzt mache ich mal, jetzt fotografiere ich mal hier die Haut. Ja. Das würde ich jetzt gerne mal sehen. Kannst du mir das schicken? Nee, ich mache das alles mit einer High-Fidelity-Kamera. Wie lange muss ich jetzt die andere Seite schnippeln hier? Bis ich sage, ist fertig. Hast du beide gewendet, ja? Ja, natürlich. So, und dann wirst du gleich die Pfanne in eine Hand nehmen und zu deinem Rost gehen. Ja, der steht direkt daneben. Ach so. So schlau bin ich. Okay. Ich muss echt schon sagen, kochen ist das Schönste auf der Welt. Also ich habe einen Puls von 180 Grad. Ich auch. Und jetzt? Immer noch? Ich glaube, das haben sich die Leute damals unter Erlebnisgastronomie vorgestellt. Ist immer noch, muss ich immer noch drauf. Guck doch mal an, ob es schön angeröstet ist. Ah, oh, eine schöne Suppe ist da jetzt drin. Du. Genau, die kippst du nicht weg, ne? Nee. Ich würde nie Fett wegkippen, das trinke ich normalerweise immer. So. Also natürlich sieht meine Küche, so sah die noch nie aus. Alles vollgespritzt hier. Scheiße. Aber du hast ja gesagt, keinen Deckel drauf machen. Ja. Naja. Ich habe weiterhin auf 7, das ist richtig, ja? Mach mal auf 5. Auf 5? Ich kann mittlerweile Schlittschuh laufen in der Küche, weil natürlich... Was? Mach aus. Ach, aus jetzt. Okay, hab ich. Guck dir mal bitte die Unterseite an. Ist angeröstet? Ist angeröstet, ja. Sieht's geil aus? Sieht geil aus. Dann rausnehmen. Ins Bötchen. Die Entenseite, also die Hautseite, oben oder unten im Bötchen? Oben, das ist natürlich... Unten nach unten machst, da wird ja jetzt gleich noch Fleischsaft austreten und dann wird die Haut nicht mehr knusprig, dann wird die wabbelig. So. Ah, das funktioniert so wie das Brezelbacke. Ja. So, jetzt hab ich's. Hab die Ente. Sieht's geil aus. Was? Sieht's geil aus. Ah, Gott, ja. Naja, oh nein. Ja. Oh Gott. Sieht super aus. Okay, die Pfanne schiebst du jetzt weg und wäre mir ganz nett, wenn du jetzt mal kurz durchwischst. Mal durchwischen, meinst du? Ja, den Herd und so ein bisschen. Okay. Sauberkeit ist ja das halbe Leben. Ja. Ich habe ja. Und die Ente jetzt auf ihrem Ding da. Das erstmal da rumhocken. Kann ich auch mal fotografieren kurz, wa? Bitte. Mach ich nochmal ein Entenbild. Mhm. So, ey. So sieht praktisch eine Ente aus. Wenn eure Ente so aussieht wie jetzt auf dem Bild, dann habt ihr alles richtig gemacht. Mhm. Vermutlich. So, jetzt wird hier mal ordentlich durchgewienert. Na, am Boden vielleicht auch mal, nicht, dass du dir da noch die Grätsche machst. Muss ich natürlich meine Frau holen, klar, fürs Putzen sind ja immer die Frauen zuständig. Deswegen haben die ja kleinere Gehirne. So. Oh ja, da ist aber wirklich, kann man sagen, eine Art Fett-Armageddon hier ausgebrochen. Ja. Okay. Das ausgetretene Fett von der Haut der Ente. Das Fett ist wegreduziert. Da ist jetzt Fleischsaft und sowas alles. Oder so. Aber wenn ich den jetzt stehen lasse, der verflüchtigt sich nicht irgendwie. Ja? Kann ich da das einfach so in der Pfanne. Ne? Habe ich vom Herd genommen, steht auf dem Brettchen. Ja, stell die mal. Ja, stell hin, wo es dich nicht stört. Ja, da stört es mich gerade nicht. Okay, weil da werden wir gleich die Soße draus machen. Und ich hoffe, also das wird das Spannendste. Ach, das wird das Spannendste. Ich dachte, es mit dem Bötchen wäre schon die Kür gewesen, aber naja, gut. Dir, ne? Was? Mehl. Ja. Ja, Mehl. Mehl habt ihr. Mehl haben wir wahrscheinlich. So, gereinigt. Wir können weitermachen. Hol mal die Melli. Wenn die sagt sauber, dann ist es sauber. Aber die versucht gerade, das Kind zu erniedrigen. Du sollst mal die Küche angucken, ob der Herd jetzt so sauber ist. Nee, das putze ich nachher. Nee, es geht da. Du musst kommen. Diskussionen, die nerven auch. Da tritt jetzt aus der Ente so ein bisschen roter Hautsaft aus. Hm, kein Problem. Guck mal, ist doch sauber jetzt, oder? Ja. So, hier sieht man. Sieht schon toll aus? Sieht lecker aus, ja. So, Chris, weiter. Bin auch sehr gespannt, ja. So, die lassen wir jetzt erstmal ruhen. Ne? Erstmal durchatmen. Weil die Entenbrust oder grundsätzlich das Fleisch. Da sind ja jetzt die ganzen Wassermoleküle und alles, das fliegt da ja wild drumrum in diesem Fleisch. Und das beruhigt sich jetzt erstmal und gleich werden wir es nochmal schön schieben. Und magst du mal draufdrücken auf die Entenbrust? Na klar. Ich drücke. Und wie ist es? Boah, das fässt sich richtig geil an der Haut. Das ist so knusprige Haut, passt. Ja. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, jetzt sehe ich ja die Haut, wenn sie so direkt vor mir liegt. Mhm. Könnte sein, dass man es hätte noch einen Ticken länger drin lassen können. Könnte sein. Ach. An manchen Stellen würde ich sagen, ja, hätte noch ein bisschen länger gekonnt. Aber in der Mitte und ich sag mal, Großteil der Ente fässt sich richtig toll an. Und wenn du reindrückst, ist es sehr wabbelig? Wenn ich so reindrücke, bei dem größeren Teil ist es ein bisschen wabbeliger. Ein bisschen wabbeliger. Zwei verschiedene, muss ich kurz notieren. Kleineren Teil fässt sich im Endeffekt an wie eine Idealbrust. Mhm. Von einer Frau, versteht sich natürlich. Nur kurz was Nina schreiben, dass wir zwei Brüste haben, dass wir die eine früher rausholen müssen. Ja. Warum hast du Mama Eis geklaut? Was habe ich gemacht? Mama das Obst geklaut. Ich habe überhaupt kein Obst geklaut. Welches Obst denn, mein Schatz? Nein, Mama. Nee, Mama muss jetzt hier die Küche leider räumen. Das ist jetzt mein Revier. Was? So, Chris, wie geht's denn jetzt weiter? Das ist eine sehr unbefriedigende... Jetzt stellst du die andere Pfanne auf. Oh, jetzt geht's los. Auf dasselbe Loch. So. Auf dasselbe Loch machst du auf 6. 6 ist eingestellt. Ist eingestellt, okay. Das ist spannend. Ihr wollt dann auch gleich essen, ne? Ja. Okay. Es ist alles ein bisschen schwierig. Schiebst du jetzt schon die Entenbrust? Schieb die mal rein. Komm. Welche Stufe? Oben, unten, Mitte? Mitte. Bei 120. 120 habe ich gemacht. Und jetzt ab in der Mitte ist eingeschoben. Okay, jetzt stell ich mir mal kurz eine Erinnerung. Ja, dass wir in 10 Minuten nochmal drücken. Drücken. In 10 Minuten drücken. Okay. Okay, jetzt machst du ein bisschen Öl in die Pfanne. Ein bisschen, nur ein bisschen. Aber viel Saft ist in der anderen Pfanne nicht mehr drin. Ist nicht mehr drin? Nicht mehr viel. Dann mal da gleich ein bisschen Wasser ran und so, das kriegen wir hin. Kriegt man hin, okay. Jetzt brauchst du was? Öl. Ein bisschen Öl in die Pfanne. Von dem Rapsöl. Mhm. Gekauft für 1,89. Wie viel Öl ist bei dir ein bisschen Öl? Das ist natürlich jetzt wieder diese Frage. Also, da bin ich wirklich einfach zu blöde. Ist es einfach so ein Tropfen, ein Esslöffel, ein Teelöffel? Esslöffel. Den schätze ich jetzt einfach mal, okay? Ja. Okay. Weil wir brauchen ja jetzt das Öl als Hitzetransporteur. Also wir haben jetzt, machen ja gleich da den Spitzkohl rein und der wird ja nicht überall aufliegen auf der Pfanne. Und das Öl ist im Prinzip die Verbindung zwischen Pfanne und Gargut, dass wir da so eine Verbindung kriegen, dass alles schön angeröstet wird. Aber mach mal ruhig 2 Esslöffel. Ne, lass mal einen. Gut, ich habe jetzt den Hitzetransporteur eingeführt. Mhm. Sag mir mal Bescheid, wenn das Öl Wellen schlägt so ein bisschen sich von selbst bewegt. Ach so, ich habe es jetzt gerade eben bewegt, bevor du das gesagt hast. Mhm. Nee, aber es dauert jetzt einen Moment. Okay, wir haben es auf 6 eingeschaltet. Okay. Es zieht sich jetzt zusammen. Was ist mit dem Brot? Müssen wir das noch aufbacken? Nee, es zieht sich noch zu. Jetzt zieht sich das Öl zusammen. Okay, dann mach das Spitzkohl rein. Das Spitzkohl. Das Spitzkohl kommt. Oh, das könnte eng werden. Naja, das fällt zusammen noch. Mach mal so viel, wie du kannst. Ja, ich hau alle drin, da kenne ich nichts. Kann man ja alles putzen. So, ich habe jetzt einfach alles reingehauen und okay. die Pfanne ist damit komplett ausgefüllt. Okay. So, jetzt nimmst du Speckwürfel, hast du gewürfelt gekauft? Habe ich gekauft. Das sind aber leider, also das muss man bei mir sagen, es gibt keine Speckwürfel bei uns. Jetzt habe ich Schinkenwürfel genommen. Kein Problem. Gott sei Dank. Das war jetzt meine größte Sorge überhaupt für 2014. Jetzt nimmst du eine Zwiebel. Ach so, eine Zwiebel. Ja, habe ich. Und die schneidest du? Die schälst du jetzt natürlich erstmal. Das hätte man auch schon mal vorbereiten können. So eine Zwiebel nehme ich raus. Das ist so eine kleinere Zwiebel. Ja, kein Problem. Die schäle ich einfach mit der Hand oder was? Du hast ja unten. Ein Schnupsi. Du hast ja unten so ein strubbeliges und oben so eine zusammengehende Geschichte, richtig, ne? Und wo das zusammengeht, da schneidest du einmal oben die Kappe ab. Ja, gekappt. Und jetzt schneidest du das Ding an der Seite auf, dass du da die Scheiße abholen kannst. Okay. Und jetzt, wie weit pull ich die ab? Eine ganz Schicht. Mach mal eine Schicht ruhig ab. Eine Schicht. In der Ausbildung würde man sagen, ist alles ist scheiße, aber ist mir scheißegal. Okay. So, eine Schicht ist abgepopelt. Mhm. Jetzt habe ich unten noch das Bärtchen. Ja, das lässt du dran. Weil das hält ja die ganze Zwiebel zusammen, nicht wahr? Ah, ja, genau. Da hast du natürlich absolut recht. Und jetzt halbierst du das Ding. Also am Bärtchen runter. Also das, dass du im Prinzip zwei Bärtchen hast, die das zusammenhalten. So schön, wie du das erklärst, hätte ich es nicht gekonnt. Jetzt kann ich praktisch wieder halbieren probieren. Und diesmal hat es wirklich geklappt. Ah. Ja, habe ich. Hab zwei Bärtchen. Okay. So, jetzt nimmst du eine Hälfte. Wir brauchen nämlich nur eine. Ja. Habe ich. Und schneidest, legst die geschnittene Seite aufs Brettchen. Ja. Jetzt schneidest du die Zwiebel horizontal ein. Zweimal. Muss das Bärtchen zu mir zeigen oder? Das Bärtchen hast du in der linken Hand. Bärtchen zeigt nach links. Ja, okay. Und mit dem Messer schneidest du jetzt horizontal ein. Zweimal. Bis zum ein oder durch? Also nicht, dass es auseinanderfällt. Also einfach nur ein, ja? Nur einschneiden. So, das ist praktisch gegen die Faser dann. Drei Viertel tief, würde ich sagen. Aber dass das Bärtchen die Zwiebel noch zusammenhält. Ja, aber das ist dann praktisch gegen die Faser. Mir scheißegal. Okay. Das, ja. Oh, jetzt habe ich mir fast den Finger abgeschnitten. So, jetzt habe ich gemacht. Und jetzt schneidest du vertikal, so oft und fein, wie du kannst, ein. Ein und nicht durch. Genau. Was ist eigentlich mit meinem Salat, der da vor sich hin brutzelt? Dann kannst du vielleicht mal durchmurscheln. Ah ja, dann gehe ich erstmal zu dem. Oh, das hört sich ganz schön heiß an. Angebrannt? Ja, es wird dunkel. Aber nicht angebrannt. Ne, er klebt nicht dran fest, ne. Na, angebrannt, es ist nicht schwarz. Nee. Hast du da irgendwie so einen Wurstelminister? Ich habe jetzt hier wieder diesen Heber, den ich auch schon bei der Entenbrust benutzt habe. Ja. Soll ich irgendwie mit dem Gewicht, wollte ich sagen, runtergehen, aber mit der Hitze irgendwie runtergehen? Mach mal, bitte auf 5. Ist auf 5. Nee, ist auf 6. So. Ja. Jetzt ist auf 5. Das ist halt das Schöne an einem Gasherd, finde ich. Da kannst du halt Hitze besser variieren. Mhm. Jetzt machen wir die Zwiebel erstmal fertig. Jetzt, Moment, jetzt schneidest du beim Durchmuscheln. Kahl ein, ne? Von oben nach unten leicht einschneiden. Das habe ich schon geschafft. Jetzt bin ich gerade bei den Längsschnitten. So viel ich kann. Und wie tief müssen die sein? Ja, bis du aufs Brettchen kommst unten. Ach, die müssen durchgehen? Ja. Ach so! Dass du am Ende Würfel hast, wenn du das jetzt runterschneiden würdest. Naja, das ist eine Art. Hat nicht geklappt. Und das Bärtchen? Das kannst du gleich wegschmeißen. Wie denn? Oh nein. Wie sieht denn das jetzt aus bei dir? Wie Scheiben. Du sollst keine Scheiben schneiden. Ja, ich habe aber das so gemacht, wie du das gesagt hast. Dann nehme ich jetzt nochmal die andere. Halt, reingeschnitten. Beruhig dich. So, jetzt nehme ich die nächste. Ich habe ja noch mal eine Hälfte. Also, das Bärtchen habe ich jetzt in der. Ich habe die Zwiebel jetzt in der linken Hand. Ja. Und das Bärtchen zeigt nach links. Ja. Jetzt liegt das Ding so vor mir auf meinem Brettchen. Mit der Schnittfläche zeigt es nach rechts, ne? Richtig. Wo du da oben den Bürzel abgeschnitten hast. Richtig. Jetzt schneidest du horizontal die Zwiebel zweimal ein. Von rechts nach links schneiden. Das ist doch vertikal. Horizontal. Wieder Horizont. Ja, stimmt. Hast du nicht von vertikal gesagt? Nein, habe ich danach gesagt, als es vertikal werden sollte. Okay, also drei Viertel einschneiden. Genau. Okay, praktisch, ich schneide jetzt von Bärtchen zum... Nee, du schneidest von der Schnittfläche zum Bärtchen. Ja, ist doch wurscht. Naja. So, ich hoffe, dass ich es diesmal hinbekommen habe. Jetzt habe ich drei Hälften praktisch, also drei Drittel. Wenn du es auseinanderklappen würdest, ne? Ja. Und jetzt schneidest du... So dünn wie möglich diese Streifchen. Nein. Jetzt schneidest du vertikal ein. Auch von links nach rechts. Also nicht, dass du jetzt da Scheiben unterschneidest, sondern dass du da nochmal reinschneidest. Dass das alles noch zusammengehalten wird. Aber auch nur drei Viertel tief. Naja, tief im Sinne von bis zum Bärtchen. Ach, ich stelle die praktisch jetzt nach oben so. Und mal Melli, die weiß, wie das geht. Nein, wir müssen das wirklich für den Dümmsten der dumm machen. Und da bin ich genau der richtige Ansprechpartner. Jedenfalls, was Kochen angeht. Also jetzt, pass auf, jetzt habe ich diese zwei Schnitte getätigt. Von rechts nach links reingeschnitten, ne? Horizontal. Richtig. Das ist ganz schön lauter bei dir, die Pfanne. Schwenkst du nochmal? Ja, habe ich gerade. Ich bin gerade dran, deswegen ist das so laut. Machst du noch ein bisschen Öl dran? Bisschen Öl, wieder ein Löffel oder was? Ja, mach mal so ein bisschen. Oben drüber oder unten auf die Pfanne rein? Drüber. Oh, wieder Lava. So. Und nochmal durchrühren jetzt hier die Suppe, wa? So spannend, das riecht so gut. Also könnt ihr euch das gerade überhaupt nicht vorstellen. Du dir natürlich schon, Chris, aber die Hörer vielleicht nicht. Wie gut dieser Spitzkohl riecht. Wahrscheinlich riecht alles gut, was man frisch macht. Das riecht ganz anders als Maggi. So. Jetzt pass auf, jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Zwiebelproblem. Ja. Ich habe jetzt zwei Schnitte in dieser Zwiebel. Ja. Aber die Zwiebel ist noch ganz, ne? Die ist ganz. Jetzt liegt die Zwiebel noch genauso wie vorhin beschrieben vor mir. Was mache ich jetzt mit der Zwiebel? Die Messerspitze zeigt jetzt zum Bart. Jetzt zeigt die zum Bart, okay. Und jetzt schneidest du von oben nach unten ein, dass sie aber immer noch zusammenhält, die Zwiebel. Das habe ich aber gerade eben schon gemacht. Na, was? Du hast doch gerade runtergeschnitten, Scheiben. Nee. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich habe jetzt hier die Zwiebel eingeschnitten. Wie kann man das vergleichen? Ich muss mich erstmal beruhigen. Ja. Die Seite, die ich durchgeschnitten habe, also wo ich das halbiert habe, die liegt unten auf dem Brettchen. Ja. Die Seite, wo ich oben den Schniepel abgeschnitten habe, zeigt nach rechts. Die Seite, wo ich das Bärtchen abgeschnitten habe, zeigt nach links. Mhm. Und ich habe jetzt diese Zwiebel der Länge nach praktisch eingeschnitten. Ja, genau. Und jetzt schneidest du sie nochmal von oben nach unten ein. Muss ich die denn so hochkant nehmen oder was? Nein, so wie sie ist. Von oben nach unten. Du meinst einfach von... Oh, jetzt sind die 10 Minuten um. Moment, 10 Minuten sind um. Muss mal kurz auf die Entenbrust drücken. Auf beide oder nur auf eine? Beide. Die kleinere fässt sich, also die größere ist noch relativ weich. Mhm. Die kleinere fässt sich, aber mit was könnte ich das vergleichen? Die fässt sich eigentlich schon gut an, aber ich hätte jetzt gesagt, für Fleisch noch zu weich. Okay, wieder rein. Okay, ist drin. Mhm. Wieder zurück zur Zwiebel. Vielleicht nochmal kurz... Vielleicht nochmal kurz durchmischen hier den Salat. Von oben nach unten, meinst du damit vertikal? Vertikal, ja. Da schneide ich die jetzt ein, so wie vorhin horizontal. Genau, genau. Okay, und auch nur drei Viertel tief. Also tief im Sinne von lang. Also du schneidest natürlich, wenn du schneidest, bis zum Boden, bis zum Brett. Aber nicht, dass die Zwiebel dir dann auseinanderfällt. Also nicht nach links zu weit. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe hier eine Zwiebel liegen. Die ist jetzt, das kann doch so schwer nicht sein, verdammte Axt. Hallo? Ja, so du schneidest jetzt genau so tief, wie du horizontal geschnitten hast. Aber nur vertikal. Nur vertikal. Aber so. Bis auf den Boden, bis aufs Brett. Aber nicht so tief. Aber so tief wie horizontal, aber ganz durchschneiden. Also. In der Breite ganz durch, meinst du? Genau, nicht in der Breite. Also du hast ja die Schnittfläche vom Bürzel und jetzt Bärtchen hinten, ne? Was wollen wir denn eigentlich jetzt da, wie soll das denn aussehen, wenn es fertig ist? Vielleicht kann ich es dann eher verstehen. Naja, im Grunde genommen soll es danach noch ganz wie eine Zwiebel aussehen. Nur, dass du sie im Prinzip im kompletten Zustand gewürfelt hast. Weil jetzt, wenn du das jetzt gleich nochmal halt so einschneidest, ne, brauchst du das runterschneiden und hast Würfel. Also pass auf, ich mache jetzt einfach und wir sind dann gespannt, was dabei rauskommt. Zur Not sind halt größere Zwiebelstücken drin. Ja. Und das ist das mit den kleineren Streifen jetzt, ja? Mhm. Das habe ich mir natürlich gemerkt. Ja. Also, das wäre natürlich. Es sieht schon so aus, als ob ich jetzt eine Art Würfel hier kreiere. Ja. Und das wäre jetzt natürlich mit einer Schalotte schwieriger gewesen, dieses zu klären. Jetzt habe ich das gemacht, so wie ich denke, dass es richtig ist. Und jetzt. Zeigt die Messerspitze, zeigt jetzt zu dir weg. Ja, von mir weg, okay. Und schneidest du runter. Nee, dann ist es doch nicht so, wie ich dachte. Egal, jetzt habe ich das Kürzel weg. Genau, schneid mal runter, bis zum Bürzel, den Bürzel schmeißt du weg. Okay. Habe ich jetzt. Es ist nicht ganz würfelig, aber... Ja, wir hacken da jetzt gleich nochmal durch. Ja, ich wollte gerade sagen, drauf geschissen. Ja. So, gut. Weil das mit der Zwiebel, Chris, das müssen wir nochmal. Das machen wir in der nächsten Ausgabe nochmal. Da gibt es dann einen Zwiebelkuchen. So, ich würge das hier nochmal so ein bisschen durch, okay? Genau. Jetzt habe ich so einigermaßen ein paar Würfel beieinander. So kleine, feine Würfelchen, ne? Ah, es ist. Jetzt mach mal ruhig ganz fein. Weil die, das ich habe die ganze Zeit Angst mit diesem scheiß Salat, der da vor sich hin brutzelt. Ja, dann schwenken doch durch. Du brauchst doch nur mit der Pfanne mal kurz so rütteln. Das traue ich mir immer nicht zu, weil dann sieht es ja immer aus wie auf ein paar Stellen sind jetzt leider dunkel. Schwarz oder was? Nee, braun. Mach mal die Pfanne aus. Also die Zwiebel spannt uns mehr ein, als ich es eigentlich Aber die Pfanne lasse ich weiterhin auf der Platte. Ja. Okay, ich habe mal durchgeschwenkert. So, Zwiebel. Ist der Spitzkohl denn schon eingefallen? Ja. Ja. Sollte der auch einfallen? Ja, klar. So, jetzt Pfanne, Zwiebel ist bereit. Okay, jetzt machst du mal eine kleine Platte an, wo wir die Soße gleich machen. Die machst du auf die kleinste Stufe. Die kleine Platte auf die kleinste Stufe. Also da, wo wir die Entenbrust angebraten haben, die machst du jetzt mal an wieder, die Pfanne. Nee, habe ich jetzt wieder das andere Ding drauf. Was? Da, wo wir die Entenbrust gebraten haben, steht die Pfanne mit dem Arschloch drauf. Ja, aber wir können noch eine andere Platte anmachen. Wir brauchen noch nicht viel. Schon. Was? Ich habe jetzt eine kleine Platte an. Gut, mit dem Saft da, ne? Mit diesem Gesiffe. Soll ich den schon draufstellen? Ja. Okay. Wo ist denn der? Hier. Habe ich drauf. Okay. So, und jetzt probierst du bitte mal einen so ein Spitzkohl-Ding. Okay. Schmeckt. Unverändert, kann man sagen. Vielleicht ein bisschen laffer. Genau, aber ein bisschen, genau. Aber hat einen guten Biss. Konsistenz. So, ein guter Biss ist das. Also ein bisschen schwabbeliger, aber immer noch ein Knack noch. Salz, Pfeffer ran. Oh, jetzt wird's heftig. Also da habe ich mir ja einmal Jamie Oliver Pfeffer gekauft. Mhm. Und Meeressalz von Spice Island aus Griechenland. Oh, guck mal. Jetzt ist die Frage, Chris, wie viel? Das ist immer das Problem, was ich jetzt habe. Salz, Pfeffer steht vor mir. Wie viel? Wohin? Auf den Salat oder was? Auf den Kohl, ja. Okay, einfach mal so eine gute Portion, nicht sparen, oder wie? Ja, genau, nicht sparen. Beim Salz müssen wir mal gucken, weil wir wissen ja nicht, wie salzig der Speck ist. Oder jetzt habe ich hier wirklich diese mit dieser Pfeffermühle von Jamie Oliver, das riecht so gut. Das, ich finde, daran erkennt man schon guten Pfeffer. Mhm. Wenn der nach was riecht. Ja. Oh, mach mal stärker. Gut jetzt mit dem Pfeffer? Ja, ja. Ach, ich kann gar nicht genug von dem Pfeffer riechen. Das ist. Huch! Das ist mir mein rechtes Eis gefallen. So, jetzt ist Salz. Mühl mal am Mikrofon, dass ich höre, wie oft. Hörst du es? Mhm. Ja. Stopp. Sechs Mal war das so. Ja, stopp. Ja. Und durchfotzen die Geschichte. Durchfotzen. Steht auch hier auf meinem. Steht das denn auch bei chefkoch.de so? Durchfotzen die Geschichte wird dann da stehen. Ja. Die Ente hast du im Blick. Ja, habe ich im Blick. Sagt der, der nicht kochen kann. Also ich frag dich diese. Ihr habt den Wecker gestellt. Gut. Gut. Was? Okay, jetzt muschelst du das mal durch und probierst wieder. Probier ich mal. Ja. Hat sich was geändert am Geschmack? Warte mal, ich muss noch mal kosten. Ja. Schmeckt ein bisschen salziger. Mhm. Aber jetzt noch, also es schmeckt immer noch nicht jetzt kräftig nach Salz oder Pfeffer oder okay. So. Okay, wir werden nämlich final abschmecken, wenn wir alles drin haben. Jetzt machst du bitte mit deinem Schaber, machst du bitte an der Seite von der Pfanne, du machst es mal den ganzen Kohl zur Seite so, in der Pfanne. Dass du in der Mitte so eine Art Loch hast. Irgendwo, dass du da eine Fläche hast. Okay, hab ich. Jetzt machst du da den Speck rein, den Schinken. Jetzt muss ich erstmal dieses Loch fotografieren. Mhm. Diese Zwiebel ist natürlich echt, das war, dass ich das noch erleben darf. Was tut sich denn mit der anderen Pfanne? Warte mal, ich bin gerade beim Foto wiederhopfen. Ja. Oder wie das Wort heißt. Mit der anderen Pfanne tut sich jetzt so gar nichts eigentlich. Du hast halt noch so einen Rest Saft drin und ja. Ist ja nur auf eins. Mit diesen Speckwürfeln, da habe ich insgesamt 150 Gramm. Alles rein oder was? Ja. Sind zwei Hände voll, kann man sagen. Zwei Hände sind das voll? Du hast zwei so Kammern, ne? Ja, genau. Mach mal eine Kammer. Okay, es ist eingebracht. Okay, jetzt rührst du nur so ein bisschen da in nur die Speckwürfel. Es sind zwei, jetzt kann man aufhören, Chris, mit kochen. Es ist mir ein Riesenfehler passiert. Wieso? Ein Speckwürfel ist auf den Salat gefallen. Na gut, dann können wir es abbrechen jetzt. Ja, das war's. MMA Radio Fit. Hört sich eher an wie so debiles Kochen miteinander oder so, hab ich das Gefühl. Die Platte sollte ich jetzt wieder anmachen, wahrscheinlich. Ja, genau. Auf? Mach mal fünf, sechs, sechs. Sechs. Wir gehen jetzt nämlich, jetzt kommt nämlich Endspurt. Jetzt wird's spannend. Es kommt bestimmt noch irgendwas, was du vielleicht hältst, so wie Zwiebeln schneiden und ich. Nein, nein, das kommt nicht mehr. Schneiden müssen wir nichts mehr. Außer die Orange. Die müssen wir halbieren. Boah. So, also es ist jetzt nur eine Kammer und sieht sehr lecker aus und riecht auch unheimlich gut. Oh, riecht das gut. Ja. Okay, dass der jetzt so ein bisschen anspitzt, ne? Dass der noch ein bisschen Saft verliert und dass der ein bisschen Farbe bekommt, das soll jetzt mal ein bisschen anschmuggeln. Jetzt guckst du mal bitte, stellst du mal bitte die Soße, die zukünftige Soße, die stellst du jetzt bitte auf 3. Ist erledigt. 3. Ist erledigt. Okay, jetzt nimmst du mal einen Löffel. Löffelchen, klein, groß, mittel? Esslöffel. Ja. Und jetzt legst du den Löffel da mal wohin, dass du den Griff bereit hast. Und jetzt nimmst du die Zitrone. Die Orange, Entschuldigung. Gottes Willen. Ja, habe ich. Und jetzt schneidest du die noch nicht auf. Hast du schon gemacht? Nein. Jetzt nimmst du die Zitrone, legst du aufs Brett. Die Orange, Entschuldigung. Ja, da sind jetzt auch noch die Zwiebeln. Ach so. Dann egal, das ist nicht schlimm. Dann leg die Orange irgendwo hin, wo du die rollen kannst. Rollen? Ja, irgendwie. Okay, du machst keine Sauerei. Hab ich. Du drückst das mit der Hand ein bisschen drauf und rollst die so, dass diese Fruchtkammern platzen. Ah, okay, ich weiß nicht, was du meinst. Das kenne ich, habe ich. Mache ich nämlich auch immer bei den Frauen, bevor ich da. Ja, und wenn du gerollt hast, machst du den Ofen nochmal auf. Wie lange muss ich das rollen? Nur so einmal, zweimal drüber? Ja, zwei, dreimal. Okay, habe ich. Jetzt Ofen, ja? Hochkammern, geplatzt. So, jetzt stecke ich da nochmal mein Glied rein in die. Also es riecht unheimlich gut, kann ich dir sagen. Mhm. Dennoch, die linke kann ich relativ einfach reindrücken. Also die größere, die drückt sich rein, wie wenn ich meine Hand, hast du mir ja mal erklärt, wenn ich zum Beispiel meine linke Hand einfach geöffnet da zwischen Daumen und Zeigefinger das reindrücke. So fühlt sich die linke Entenbrust an. Okay. Die rechte Entenbrust kannst du dir vorstellen, wie wenn ich mit mittelmäßigem Druck Daumen und Zeigefinger zusammendrücke und dann da drauf hacke. Okay, 155 Grad jetzt. Also jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, meinst du? Mhm. Gut, habe ich. Oder, nee, pass mal auf, wir machen, lass mal auf die Luke und holen mal das Rost raus. Rost rausholen? Und dann die Klappe wieder zu. Brauche ich aber erstmal meine Rosthandschuhe. Ja. Ich habe ja hier so Spezialhandschuhe, mit denen ich sonst immer Plutonium... Pass aber bitte nebenbei auch noch auf den Spitzkohl auf. Ist der mir nicht wegnörgelt hier. Also die Specknasen, die... Ja, aber was soll ich denn mit dem Spitzkohl machen? Der ist ja ganz... Kannst du jetzt verrühren. Verrühre das Zeug. Verrühren. Ich verrühre. Also ich muss sagen, es macht mir riesigen Spaß, Chris. Das ist doch schon mal was, oder? Dass das man kocht das und sagt, also es macht mir wirklich unheimlich Spaß. Wenn es keinen Bock macht, dann schmeckt es am Ende auch nicht. Das liegt aber auch an dir. Ich könnte mir niemanden vorstellen, mit dem ich so gerne kochen würde wie mit dir. Okay, du hast das Rost rausgeholt, ne? Nein, ich bin immer noch beim Umrühren. Jetzt hole ich das Rost raus. Ja? Ja, habe ich. Mach die Klappe mit dem Fuß zu, dass wir so wenig Hitze wie möglich verlieren. Habe ich. Okay. Jetzt nimmst du mit deinen Rosthandschuhen ein Boot und kippst den Saft in die Soße. Das ist aber nicht viel. Ah ja. Aber wenigstens etwas. Kann ich nicht ohne Rosthandschuhe anfassen, das Bötchen, oder? Ich könnte es. Bei 120 geht es noch. Ich versuch's, weil mit Rosthandschuhen sind einfach zu dick. Ja, das geht. Ja? Ja. Okay. Gibst du rein und beim anderen genauso? Also ich muss jetzt nicht jeden Tropfen da aus. Nein. Das ist schon richtig schöner roter Saft. Welcher Saft da? So, hab ich. Wieder rinnen und auf 160 Grad knallst du die Muschel jetzt. Jetzt geben wir richtig Gas. Wieder rinnen, jetzt geben wir ein bisschen Gas. Jetzt 160 Grad, das kenne ich noch. Als ich zum ersten Mal eine Spitzkehre gefahren bin. So. Wozu brauche ich eigentlich die Creme Fien? Komm gleich. So, weiter geht's, Chris. Das Duft, okay. Also dieser Salat, dieser Spitzkohl, ist ja gar kein Salat, mit den Speckwürfeln, das würde ich mir so als Essen schon vorstellen können. 160 Grad hast du, ne? Habe ich. Okay. Gut, jetzt haben wir die Situation, dass das Fleisch wohl noch einen Moment braucht. Okay, probier bitte nochmal einen Spitzkohl. Spitzkohl mit Würfeln oder nur Spitzkohl? Nur Spitzkohl. Oh, da muss ich aber schon fast ein bisschen selektieren. Also, ja. Würfel, ist kein Problem. Der Spitzkohl schmeckt einfach. Er schmeckt, ja? Muss da noch Pfeffer ran? Warte, ich probiere nochmal kurz. Nein, ich würde sagen, es schmeckt. Okay. Man könnte unter Umständen noch ein bisschen Pfeffer, aber ich weiß nicht, ob ich da einfach zu... Nee, ich würde den so lassen. Der schmeckt. Okay, weil das ist nämlich die große Kunst, weil man könnte nämlich immer noch mal irgendwo, aber irgendwann ist auch immer, man könnte immer irgendwo zu viel, weißt du? Ja, ich würde jetzt einfach sagen, mir schmeckt das und fertig. Und wenn jemand noch Pfeffer will, kann er das nachträglich drauf machen. Okay. Die Soße, blubbert da irgendwas? Blubbert nix, ist auf 3. Rühr das mal um mit dem Löffel. Mit dem kleinen Löffel? Ja, mit dem. Melli, probier mal hier den Spitzkohl, ob du noch Pfeffer ranmachen würdest. Das frage ich mal die Melli. Die ist mit Pfeffer nicht so großzügig wie ich. Und wenn sie jetzt sagt, ja, Pfeffer, dann mach mal Pfeffer ran. Pfeffer. Also ich habe hier so ein bisschen mit dem Löffel drin rumgerührt. Soll ich es ein bisschen höher stellen, Chris? Ja, bitte. Du meinst jetzt die Soße? Mhm. Nee, du kannst mit dem Finger rausnehmen. Einfach mal den Spitzkohl probieren, ob der dir so schmeckt. Gut, nur probieren, heißt nicht essen. So, also Melli sagt, Also kein, kein Pfeffer mehr. Nein, die Soße habe ich so ein bisschen durchgerührt und habe auf 4 gestellt. Soll ich noch höher stellen? Lass mal auf 4. Wir machen jetzt erstmal einen Spitzkohl fertig und schieben den beiseite. Gut. Zwiebel liegt ja auch noch rum und eine Orange. Genau. Wir machen jetzt aber erstmal einen Spitzkohl. Gut, Chris. Wir haben da soweit alles drin. Salz, Pfeffer haben wir drin. Speck ist drin. Und jetzt machst du deine Creme fin. Auf. Ja, wie viel? Ist offen, wie viel? 3/4. Also das sind insgesamt für die Leute, die mitkochen, die praktisch parallel mitkochen, das sind 250 Milliliter und 3/4 davon wären dann 200 Milliliter. Wenn man dran glaubt, dann ist es irgendwie auch richtig, ja. Ja. Also, okay, dann machen wir 4/5. 4/5 davon rein. Passt es. Einfach darüber jetzt. Ja. Über den Salat. Ja, ja. Kann ich aus Versehen zu viel machen oder zu wenig? Was ist schlimmer? Beides kannst du nicht. Beides ist nicht möglich. Okay, jetzt habe ich noch so einen kleinen Schluck drin. Wie sieht's denn aus? Sieht es jetzt sehr voll aus mit Soße? Nö, es gibt jetzt so einen pumpig. Würdest du alles ranmachen? Es kommt drauf an, wie es aussehen muss. Das soll das umschließen ein bisschen, dieses. Wenn es nur umschließen soll und nicht, ne, würde ich es jetzt so lassen. Okay, dann lassen wir es so. Umrühren. Jutta, ich rühre. Also hat Jutta zu mir gesagt? Ja, Jutta. Sei immer beim Kochen. Jutta! Name. Beim Podcasten Dieter und beim Kochen Jutta. Ja, das umschließt jetzt eigentlich schön. Also das ist jetzt, ich würde mal sagen, wenn du es jetzt noch ranmachen würdest, würde es nicht schaden. Aber es braucht es auch nicht. Ist natürlich nur die Frage, ob man es nochmal verwendet, ne? Na, dann hau ich es rein. Ja. So, oh, das war zu viel. Nein. Also ich muss sagen, also ich habe mir ja schon erhofft, dass mir Kochen Spaß macht. Aber dass es mir so viel Spaß macht, das hätte ich mir im Leben nicht denken können. Ich will am liebsten gleich morgen schon wieder kochen mit dir. Machen wir. So, und jetzt rührst du das mal um, bitte, ja? Ich rühre, wie ein Weltmeister. Okay, kann mal dir sagen, Soße, die Soße, die köchelt jetzt so ein bisschen. Okay. Da machst du. Okay. Dann halbierst du jetzt bitte die Orange. Orange wird halbiert. Das andere lasse ich so vor sich hin brutzeln. Genau. Orange einfach ganz normal in der Mitte durch. Ja. Hab 2 Orangenhälften in der Hand. Okay, die eine tust du weg und die andere, die drückst du jetzt rein. In die Soße oder in die Salatscheiße. In die Soße. Okay, komplett reindrücken. Nicht in Spitzkohl, genau. Ja. Darf da auch ein bisschen Fleisch mit reinfallen? Also, ach, na klar. Gut. Aber nicht zu viel, nicht, dass es zu süß wird. Ach so, ich drücke hier wie so ein Idiot. Ach so, okay. Ja, dann ist das ein Problem. Muss mir schon sagen, wie viel. Ja. Gut, dann höre ich jetzt auf. Hör mal auf, ja. Ja, kannst du nicht einfach sagen, dann drückst du die Orange aus und ich. Und jetzt hast du da eine schöne Menge, oder? Also jetzt kann man sich vorstellen, dass da jetzt auch Zwiebeln drin zerlassen können, oder? Ah, das schon lange. Ja, dann mach mal die Zwiebeln rein. Das ist ja fast schon, das steht ja hier schon fast schon, das Wasser jetzt. Mhm. So, jetzt kommt die Zwiebel rein. Genau, und die werden wir jetzt zerkochen lassen. Weil Zwiebeln, wenn die zerkochen, geben die Bindung. Wenn du mir jetzt noch erklärst, was zerkochen ist. Ja, wir lassen jetzt diesen Sud kochen mit den Zwiebeln drin. Ja. Und die lösen sich auf, die Zwiebeln nach einer Zeit. Und die werden dann, die geben so eine Bindung irgendwie halt. Aber die Zwiebeln sind nicht komplett überdeckt von Soße. Wie viele? Hast du beide Zwiebeln gemacht? Eine. Also eine halbe. Was? Rühr mal rum. Ja, ich hab gerührt. Ich glaube, mit der Soße kriegen wir es. Na gut. Soll ich noch ein bisschen Orangensaft reinmachen? Nein. Aber ich habe nichts an der Soße falsch gemacht. Ich habe alles so gemacht, wie du gesagt hast. Hast du. So, soll ich hier nochmal meinen Salat durchrühren? Der wird schon ein bisschen. Bitte. Dreh den mal aus. Aus. Ausdrehen, bitte. Das sieht so lecker aus, kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Wann hast du das letzte Mal das Essen hier gehabt? Auch im Dezember irgendwann. Auch im Dezember dann, ja. Mhm. Der ist ja noch nicht so lange her. Du bist ja auch ein Fighter. Das ist ja ein richtiges Kämpferessen, kann man sagen, oder? Stimmt, ja. Ist das so, jetzt mal ehrlich, ist das, wenn du das jetzt so machst, mit dem Gemüse, mit der Ente, das ist doch wirklich eigentlich, es ist jetzt nicht gerade eine Diätmahlzeit, aber es ist eine gesunde Mahlzeit. Absolut, ja. Und wir haben ja auch Creme Fine genommen, anstatt Sahne. Die meisten Leute würden Sahne nehmen, aber Creme Fine, das ist, hat einen ähnlichen Geschmacksimpact wie Sahne, aber hat halt drastisch weniger Fett. Also jetzt köcheln die Tomaten sofort, wie heißt denn diese scheiße Zwiebeln, die köcheln so vor sich hin. Ja. Und die Geschichte mit der Creme Fine und so, das sieht jetzt auch ganz niedlich aus. Probieren. Okay. Gelblich. Probieren? Oh, das lass ich mir nicht zweimal sagen. Oh, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Das sieht so lecker aus. Das erinnert mich so ein bisschen an so einen Flammkuchenbelag. Mhm. Oh Gott. Das gibt's gar nicht. Das ist das selber gemacht. Melli, komm hierher. Guck dir das an. Kostet, das ist der Wahnsinn. Das habe ich gemacht. Komm hierher. Kostet das. Jetzt hör zu. Melli kostet das jetzt. Pustet noch. Oh Gott, das ist aber jetzt wirklich. Du sollst immer nur kosten. Die isst immer gleich einen ganzen Löffel nochmal nachträglich. Wie schmeckt? Sehr lecker. Sehr lecker, hat sie gesagt. Das super, das freut mich wirklich. Ja, mich erst. Das ist ein kleiner Erfolg. Die Ente haben wir im Blick. Ja, Spitzkohl hat einen scheiß Ruf so, ne? Ich meine, Spitzkohl hört sich schon scheiße an, aber schmeckt ja ganz gut, ne? Ja, absolut. Also ich sag nochmal kurz was zu der Soßengeschichte. Die ist jetzt. Also die Zwiebeln, die köcheln halt so vor sich hin. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da wirklich so eine richtige. Es ist so, was würde. Das ist vielleicht eine Soßenkelle voll, so eine kleine Soßenkelle voll Flüssigkeit. Ja, muss da mehr ran. Ja, mach mal ein bisschen Wasser noch dran. Drückst den Esslöffeln aus. Was habt ihr für einen Wasserhahn? Wir haben so einen Wasserhahn. So einen. Muss man den drehen oder so aufhebeln? Aufhebeln. Mach mal einmal hebeln und zu. Kalt, warm? Mittel. Ganz voll aufdrehen oder nur ein bisschen? Einmal so klack, klack, dass du einmal. Hab ich gemacht. Jetzt würde ich sagen, zwei Kellen. Mehr brauchen wir auch nicht. Wir haben ja auch genug Soße im Prinzip von der Creme Fine, aber so ein bisschen Kontrast mit dem Süßen und dem Wildigen von der Ente, das hätte ich schon ganz gerne. Ich drücke jetzt noch ein bisschen was von der Orange rein. Nee, dass es nicht zu süß wird. Ja, ich hab jetzt nichts mehr reingedrückt. Ja. Okay, soll ich da mal. Naja. Einmal will ich selber was machen, gleich falsch, wa? Kannst du dir vorstellen, dass wir mit der Menge an Soße, die wir da jetzt haben, die werden wir gleich noch abbinden mit ein bisschen Mehl, dass wir da schon ein bisschen was auf dem Teller machen können, so eine kleine Soßenbahn. Ja, eine kleine Soßenbahn. Das kann ja, mehr brauchen wir auch nicht. Ja, du hast hier ja auch noch dieses Gemüse, dieses leckere. Und wir haben auch noch das Baguette, was wir gleich noch schneiden werden. Ja, was ich nicht hab. Das Brot dann halt. Ja, gut. Könnte? Köchelt die Soße jetzt? Ja. Okay, dann guckst du noch mal, dann drückst du noch mal die Brüste. Drück ich noch mal die Brüste. Aber Vorsicht, erst aufmachen und Kopf weg. Nee, Kopf hin. Das riecht so gut. Hier ist jetzt noch mal einiges an Soße rausgelaufen. Mhm. Die rechte drückt sich ziemlich gut, würde ich sagen. Also die kleinere. Die größere, also ich würde schätzen, dass das Medium jetzt ist, die größere. Ja. Aber ich bin halt leider Gottes. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Gut. Es ist halt, ich bin halt leider Gottes da auch fast schon gar kein Fachmann. Mhm. Okay, Klappe zu, weitermachen. Gut, jetzt gucke ich mal ganz kurz nur noch mal nach der Aufnahmetechnik, damit wir auf der sicheren Seite sind. Wäre ja schade, wenn das alles umsonst wäre. Ich nehme auch auf. Das finde ich toll. So, Chris, jetzt kannst du mal. Ich höre mich auf jeden Fall. Haha. Hört man mich doppelt jetzt? Hallo! Das ist ja lustig, du. Kann ich mir selber eine Frage stellen? So, jetzt sag du mal was. Ich soll noch mal was sagen, ja. Petri Koch. Petri Koch. Oh, wir haben schon drei Botschaften hier bekommen. Irgendwie nicht, hat der Hirsemann geschrieben. Was? Ach so, ich hab ihn bei unserer Weihnachtssendung angeschrieben, bist du zu erreichen? Dann hat er jetzt zurückgeschrieben, irgendwie nicht. Naja, klar. Aber kannst du ihm schreiben, ist jetzt leider zu spät. Senden nicht mehr. So. jetzt geht's wieder ab in die Küche. Man muss ja die Technik ja checken. Also das ist ja wirklich, ZDF hat wahrscheinlich eine ähnliche Aufnahmetechnik, glaube ich auch, die sich via Skype aufnehmen. So, mein leckeres Gemüse, was mache ich damit? Lass ich so stehen einfach. Das kannst du noch mal rühren. Schmeckt das denn? Schmeckt, das ist der Wahnsinn. Also einfach nur dieses Gemüse, sage ich dir so wie es ist, da könnte ich mich 8 Wochen lang von ernähren. Das ist, ich habe noch nie so was Tolles gegessen. Meine Soße oder was sie werden soll, ist jetzt mittlerweile so mengentechnisch wieder ein bisschen am Schrumpfen, muss ich sagen. Ja, kocht ja auch das Wasser, ja. Okay. Ja, ich will es dir nur sagen, nicht, dass da. Die Zwiebeln, sind die denn schon weggekocht? Nee, die sind da noch voll und ganz zu sehen. Hör mal durch. Rühre durch. Ich kann halt immer nur so nach rechts und links schieben. Richtig durchrühren kannst du da nicht. Soße bist du nicht zufrieden so richtig, ja? Kommt noch, das kriegen wir hin. Krieg mal hin, okay. Also ich rühre hier durch. Es ist schon zu merken, dass die so ein bisschen zerlaufen, nennt man das, oder sich zerlassen oder weiß der Kuckuck. Wie heißt das richtig? Auflösen. Auflösen, genau. Weiterhin auf 4 und ja. Dann mal nochmal Wasser ran. Nochmal so ein Schubs? Ja. Höher stellen? Nein. Würde ich nicht, nein. Wasser, kommt. Das blubbert aber schön, oder? Wenn es dann aufsteht. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Wasser angemacht. Okay. Ich würde jetzt schätzen, so von der Wassermenge her, wenn ich die Pfanne so leicht ankippe, ja, gute 2 Kellen. Mhm. Die kleineren. Diese kleinen Soßenkellen. Ich rühre noch mal dieses unglaublich leckere Gemüse durch. Boah, das lecke ich mal den Schaber ab. Boah, es ist der Hammer. Das ist der Hammer. Also, dieses Gemüse ist so wahnsinnig gut. Chris, wie geht's weiter? Ja, im Grunde genommen kannst du jetzt eigentlich mal so zwischendurch das Brot schneiden. Gut, ich habe hier schon aber geschnittenes Brot vor mir liegen. Wie? Ja, ist so geschnitten, beim Bäcker halt. Ach so. Ja, also kannst du mal Teller rausholen, 2. 3. 3. Entschuldigung. Noch einen Wanst. So, dazu gehe ich hier in den FIFA-Raum. Oh Gott. Natürlich nehme ich die WMF-Teller, ist doch klar. Bei WMF gibt es übrigens gerade das Boston Besteckset. Kostet normal 400 Euro für 160. Kann Boston. Ich nur jedem empfehlen, ja. So, Teller habe ich. Besteck? Das lege ich nachher am Tisch hin, oder? Ja. Gut. So, wir machen jetzt mal was Lustiges. Okay, jetzt endlich mal fangen. Jetzt holst du mal Mehl. Jetzt geht's rund. Mehl. Mehl. Hier ist Zucker, da kann der Mehl nicht weit säcken. Das ist wahr, ja. Braucht man da viel Mehl? Ganz wenig. Okay, dann bin ich hier an der richtigen Adresse. Hab ich. Okay. Ich hab Mehl. Mhm. Was macht die Soße? Blubbert die? Die blubbert vor sich hin. Man sieht immer noch Zwiebeln. Ich habe jetzt gerade eben durchgerührt. Stell mal höher auf 6. Ist auf 6 jetzt. Mhm. Ja. Wird immer weniger, wa? Das Wasser. Ja, die Soße, der Fond. Und ja, wird weniger. Nö, jetzt ist eigentlich immer noch so wie gerade eben. Wir lassen das mal richtig schön einkochen, dass die Zwiebeln sich zersetzen. Die müssen weg sein. Nicht ganz. Ja gut, das ist mittlerweile ist halt diese Haut praktisch noch da drin, die da rumzwitschert. Okay. Dann jetzt nochmal. Magst du es mal probieren? Wie jetzt? Einfach diese Suppe da drin. Mhm. Ja, ich alles, was ich ja auch so esse, probiere ich auch. Ich hätte auch die Ente probiert, Chris. Also wenn ich selber nicht esse, aber jetzt schmecke ich mal diesen Soßenfond, nennt man das auch, oder? Ja. Ja, es hat eine sehr fettige Note, mhm. Aber auch ein bisschen schmecke ich da jetzt raus? Wässrige Orange, würde ich. Wässrige Orange. Ja, würdest du eine Orange dran machen? Ich würde keine Orange mehr dran machen. Würdest du noch Salz dran machen? Das würde ich. Machen wir. Musst du wieder zuhören, wie oft ich drehe? Ja, mach mal so viermal. Okay. 1, 2, 3, 4. Pfeffer dran? Pfeffer mache ich auch ran. Auch so 4, 5 Mal? Nee, so 3. Ah, okay, da sind die Anteile also klar gesteckt. 1, 2, 3. Okay. Pfeffer ist dran. Ja, durchrühren. Macht er. Hättest du mir das jetzt nicht zugetraut, dass ich da mal koste? Ich weiß nicht. Da bin ich schmerzfrei. Ich will auch mal einen Klumpen Scheiße probieren. Mhm. So. Ja, jetzt wieder probieren? Nee, jetzt machen wir mal. Jetzt nimmst du eine Prise Mehl. Nur wirklich nur mit Daumen, Mittel und Zeigefinger so ein bisschen Mehl. Ja, habe ich. Das pitcherst du da rein beim Rühren aber. Du rührst und mischelst das da rein. Am besten mit dem Schneebesen natürlich. Ah, Mist, den habe ich natürlich jetzt nicht mehr in den Griff bereit. Ich mache es mit dem Löffel. Okay, das Mehl ist drinne. Mhm. Jetzt rühre ich halt noch so ein bisschen. Scheiße, hättest du mir vorher sagen müssen. Ich kann mal kurz mit der Pfanne rübergehen oder ist das jetzt so viel Zeit, wenn ich jetzt einfach kurz rübergehe? Nee, mach ruhig. Kochen soll ja Spaß machen und keine Hektik sein. Ne? So, Schneebesen, hier. Oh, der WMF-Schneebesen ist hier! Mhm. Der ist Weltklasse. Kennst du den Schneebesen von WMF? Ja, ich hab, glaube ich, auch meine Kinder haben ja auch von WMF. Mit diesem Bockel vorne dran. Dass der so flach aufliegt, ne? Ja. Mhm. So, hab ich gemacht jetzt hier mit dem Mehl. Bindet das jetzt ein bisschen? Wie eine Soße? Bindet, ja, es bindet, auf jeden Fall. Würdest du jetzt schon fast sagen, das könnte man auf den Teller machen? Wenn man eine Zwiebelsoße will, ja. Ja, oh, es sind noch zu viel Zwiebel, ja? Ja. Dann lass uns das kochen. Weiter kochen lassen? Ja. Gut. Ja, ich glaube, dass uns da diese Würfeltechnik geholfen hätte. Mhm. Aber gut. Ja, oder zur Not, wir seien das gleich durch ein Sieb. Ja. Du sagst es. Was ist mit der Ente? Probierst du das mal, die Soße? Probiere ich jetzt. Hat halt so ein... Das Erste, was man schmeckt, ist schon leicht fettig so. Mhm. So schmierig, so butterig. So. Aber der Geschmack, der danach kommt, ist eigentlich ganz gut. Aber so der Erste ist so ein butteriger Geschmack. Ja. Wie ausgleichen? Was gefällt dir an dem Geschmack nicht? Das Buttrige. Dass der so sanft ist, so, weißt du, so schmierig ist. Der schmeckt halt wie wenn du. Ja, so buttrig einfach. Also, es kann nicht sagen, dass. Soll ich mal nach der Ente gucken? Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir nicht schmeckt. Ja. Also, die rechte Ente. Wenn ich da drauf drücke, da ist auch noch mal einiges an Soße jetzt raus. Soll ich die irgendwie entleeren? Kannst du in die Soße mit reinhauen. Aber ja, dann wird es natürlich noch buttriger, ne? Was würdest du machen an meiner Stelle? Ich würde es reinmachen, weil dieser Fleischsaft ist schon Gold. Dann machen wir das. Also die Reste. Wir schneiden jetzt mal eine Entenbrust. Moment. Jetzt muss ich erstmal rausholen und den Saft darüber schütten. Mhm. Hol mal die kleinste raus und mach's wieder zu, die Bude. So, jetzt habe ich wieder alles rausgeholt. Ich nehme es wieder ohne Handschuh. Wahnsinn, der Typ ist der Hammer. Hier. Ja. Batistas, komm weg, steht einfach der Tür. So, da ist jetzt nochmal richtig viel Saft rausgekommen. So, also die große würdest du nochmal rein, die kleine schneiden wir mal an, ja? Drück mal rein, die große. Konsistenz, was würde ich das vergleichen? Konsistenz, würde ich so sagen. Mhm. Wie wenn ich meinen Daumen und meinen Zeigefinger zusammendrücke und zwar leicht, unter leichtem Druck. Und wenn du Mittelfinger und Daumen zusammendrückst und nochmal da auf diese Stelle drückst? Mittelfinger. wenn ich Mittelfinger und Daumen zusammendrücke, ganz wenig zusammendrücke. Wenn ich ganz wenig zusammendrücke, so ist es. Und die andere, das größere Stück ist, wenn ich Mittelfinger und Daumen zusammendrücke, ja, wenn ich schon ganz gut drücke. Okay, also, die große schiebst du nochmal rein. Ja. So, jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht, dass ich den Rost angefasst habe, ohne. Oh, das wirbelt. Oh, ist das schön. Hast du beide Sudsachen reingekippt in die Soße? Ja. Ja, man muss sich aber verbrennen beim ersten Mal kochen. Wow. Ja gut, tut mir aber nicht weh, ich mache nur so. Muss ich jetzt eigentlich mit meinem leckeren Gemüse irgendwas machen? Außer nein, nichts mehr, das ist fertig. Auch nicht warm stellen oder so? Das stellen wir gleich nochmal auf dem Arschloch, wenn du das Fleisch schneidest. Okay, so, Fleisch. Was mache ich jetzt damit? Das kleine Stück, das legst du dir mal aufs Brettchen. Ja, bin ich. Und lässt du da jetzt liegen kurz. Okay. Dass das die Poren verschließen, wa? Nein. Dass diese Moleküle da in dem Stück Fleisch zur Ruhe kommen. Weil wenn du es jetzt anschneiden würdest, sofort läuft dir die ganze Bude voller Fleischsaft. Und wenn der natürlich rausgelaufen ist, ist es nicht mehr im Fleisch. Sprich, das Fleisch ist dann nicht mehr saftig. Das wäre schade. Ja. So, die Soße hier, die köchelt richtig schön vor sich hin. Die Zwiebeln sind mittlerweile braun, die da noch drin sind. Braun? Ja. Ich glaube, wir haben die zu groß geschnitten. Ja, wahrscheinlich. Die Soße hat auch eine bräunliche Konsistenz. Probier mal. Jetzt ist aber wieder neuer Sud mit dabei, weißt du ja. Mhm. Rührt durch und probieren. Gut, probieren wir mal. Boah, das also an dem Finger da, wo ich mich verbrannt habe, das ist fast schon so eine Art Schmerz, den ich jetzt spüre. Mhm. Ich finde jetzt, ist es ein bisschen besser. Es schmeckt zwar immer noch so, aber es hat jetzt einen besseren Geschmack. Okay. Hat gut getan. Mhm. Das ist immer noch nicht, ist mir immer noch ein bisschen zu seidig, aber lustigerweise nicht mehr so seidig wie davor. Nennt man das ja. Seidig? Ich kann das nicht so richtig. Weiß, was du meinst, ja. Okay, so, wie geht's weiter, Spatz? Muss noch ein bisschen Salz in die Soße? Ich würde noch von beiden ein bisschen machen. Dann mach das. Und dann schneiden wir die Ente an. Gut, noch ein bisschen Salz rein. Oh, das brennt echt. Hölle. Hier. Weiß ich nicht, ob ich das überlebe. Ja. Natürlich, ja. Also die Pfeffermühle von dem Jamie Oliver, sein, der ist ja also... Sein Bruder. Ist ja echt ein Schrott. Also kauft euch lieber eine ordentliche Pfeffermühle und nicht diese... Oh, Mann, also Scheiße, ja! Oh. Mhm. So, jetzt habe ich's. Ja. So ist es auch in der Küche, oder? Da schreit ja. Man so an. Scheiße, da... Oh. So, jetzt lösen sich die Zwiebeln zu so einer Art Mettwurst auf. Ich habe jetzt, hier so eine Zwiebel am Ding hängen, die schmeiße ich jetzt hier raus. Ja, aber die müssen aber echt groß sein, die Stücke. Ja, ja, die sind auch relativ so ein halber Zentimeter. Nee! Ja. Ruft der Dennis gerade an. Okay. Soll ich mal rangehen? Wenn du mir trotzdem sagen kannst, was ich machen soll? Ja. Okay. Dennis, ich bringe Ricky gerade kochen bei. Rick, wird auch Zeit. Ja, wird auch Zeit. Ich hab eine Frage. Ja. Nehmt ihr das auf? Ja. Achso, ist ja trotzdem egal. Hier, kannst du hier bei Games with Gold, kannst du hier Sleeping Dogs runterladen? Ich weiß es nicht, weil ich hab's vorher schon gehabt. Also, meine Soße verliert jetzt immer mehr an Masse. Soll ich die mal runterstellen? Zieh mal die Soße runter, ja. Entschuldigung, Dennis, ich habe hier noch den Ricky. Ich weiß nicht, ich habe das vorher schon mal on demand gekauft. Ich klicke mal drauf. Nee, ich kann es auch nicht runterladen. Ah! So, ist jetzt geguckt, aber es steht nirgendwo was, dass das nicht geht. So. Also jetzt habe ich wieder so viel Soße wie was, vor einer halben Woche. Gut. Ich werde jetzt mal mit dem Ricky hier ein unglaubliches Fest mal zu Ende kochen. Kannst du dann hören? MMA Radio Fit, the place to be. Ja, ich bin gespannt, wie ihr fit seid. Ja. Und wünsche euch zwei Halunken noch viel Spaß dabei. Danke dir, bis denn. Ne? Ja, war lieb von ihm gewesen jetzt. Bis sie. Ich habe jetzt mal die ganzen Zwiebeln also versucht, grob rauszufischen. und habe jetzt wirklich so einen Schuss Soße. Was mache ich jetzt, Chris? Wo sind wir? Hast du das Fleisch angeschnitten? Nee. Sondern? Nix. Ich habe jetzt hier die Zwiebeln da raus gefischt und jetzt habe ich von meiner Soße ist jetzt noch so eine halbe Kelle übrig. Mittlerweile ist es so sehr... Ja, dann mach aus die Geschichte. Schmeckt denn die Soße irgendwie? Ja, aber die ist jetzt ja wieder wässrig. Da ist ja jetzt überhaupt kein Mehl mehr. Das ist alles weg. Dann mach noch ein bisschen Mehl ran. Ja, dann dickt's aber so sehr ein, dass ich überhaupt nichts mehr habe hier. Ja, dann machst du wieder Wasser ran. Mit der Soße hast du nicht gut erklärt, Chris. Oder Orangensaft noch. Möchtest du noch Orangensaft dran machen? Ja, hier mittlerweile kannst du alles dran machen. Ist ja nichts mehr da. Also Soße... Aber ich habe auch mal gehört, stimmt das, dass Soße mit das Schwerste ist? Ja, klar. Ja, wirklich. So. Und jetzt? Ich habe jetzt noch mal eine komplette Orange da reingedrückt. Also eine halbe, meine ich. Mhm. Aber musste ich auch, Chris, hier ist nicht mehr viel drin. Okay. Dann rührst du das jetzt nochmal durch und dann schneiden wir jetzt die Ente an. So, jetzt warte, jetzt muss ich noch mal ein bisschen Wasser reinmachen, hast du gesagt. Du weißt natürlich auch, wie du dich verhalten musst, wenn eine Soße aussieht. Ich muss ja jedes Mal nachfragen. Das ist ja, bei so einer Soße offensichtlich dann schon manchmal zu lang gewartet. Oder? Wahrscheinlich, ja. So, jetzt habe ich wieder so einen ganz kleinen Gleck Soße. Ja, das ist natürlich... So, und die drehst du jetzt mal aus. Ja, und der soll jetzt noch, wie dick muss die jetzt sein? Wie es dir gefällt. Ja, dann mach ich noch ein bisschen. Ich bin ja so einer, der steht so auf so cremige Soßen. Mhm. Ah. Ja. Jetzt natürlich die Frage, ist das eine interessante Frage? Das ist eine interessante Frage. Du hast ja eine Art Gefühl, aber auch fürs Hirn. Was machst du denn da? Ich habe jetzt, glaube ich, zu viel Mehl. Soll ich ein bisschen Wasser reinmachen? Ja, mach mal ein bisschen Wasser rein. Jetzt habe ich zu viel Wasser. Oh, ist das eine Scheiße. Also dann heißt es gleich wieder einkochen lassen. Also Soße ist nicht so einfach, echt. Soße machen wir dann mal eine Sondersendung. Braucht ein MMA-Fighter überhaupt Soße? Bitte? Braucht ein MMA-Fighter überhaupt Soße? Ja, ein MMA-Fighter braucht viel Soße. So, gut. Jetzt. Jetzt gehen wir zur Ente. Ente waschen erstmal. Mhm. Die Soße müssen wir nachher nochmal abschmecken. Mit meinem Gemüse, da muss ich nichts machen, ja? Rühr mal durch. Ja, außer durchrühren. Nee, das schmeckt dir doch, oder nicht? Ja, ich habe immer Angst, dass es kalt wird. Zu kalt ist das. Dann stell's mal auf 1 auf. Dann hast du aber noch eine Option mehr, die du aufpassen musst, ne? Aber du hast ja mich. Du musst aufpassen. So, jetzt bin ich bei der Ente. Okay, jetzt nimmst du dein bestes Messer. Hab ich. Jetzt schneidest du aber bitte das nicht gerade durch. Sondern so leicht schräg. Ja, leicht schräg. Dass wir eine möglichst breite Schnittfläche haben, die wir abscannen können. Aber ich darf mit meinem Gabel, mit meiner Gabel darf ich das halten. Ja, klar. Aber gut. Schneid nicht in der Mitte durch, ne? Schneid so am letzten... Ich fange außen am Zippel an. Ja, da werden wir noch nicht sehen, ob rosa ist. Mach mal ein bisschen weiter an der Mitte. Aber schräg. Mhm. Okay. Es schneidet. Ja. Es riecht. Nee, gucken. Ja, so, wenn ich das jetzt angucke... Wie weit soll ich da reinschneiden? Schneid mal ab ein Stück. Ach, ab, okay. Okay, wenn ich mir die jetzt angucke, ist da nichts rosa. Nichts rosa? Nee. Gar nichts rosa? Nein. Hör mal aus. Mach den Ofen aus. Es ist nichts rosa. Nichts rosa. Aber Ofen ist aus. Ich habe auch komplett die Zeit verloren. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das hier schon machen. Ich auch nicht. Aber Ofen ist aus. Ausholen. Hast du da wieder einen Fehler jetzt gemacht beim Kochen? Ich hab einen Fehler gemacht, ja, genau. Ja, das sieht man mal wieder. Selbst wenn man Koch gelernt hat, ja, hat man immer noch Luft nach oben. Das ist richtig. Wenn einem natürlich dann der Kompagnon sagt, Christa, kannst du dich jetzt nicht rausreden. Was mache ich jetzt mit dem Restfleisch, Restsoßen-Gedöns da in der Muschel drinne? Haust du alles in deinen Soßennapf und das Fleisch, das holst, legst jetzt auf dein Brett beide Stücke. Erstmal Soßennapf, Moment. So, und den Spitzkohl, den drehst du jetzt mal auf 3. Spitzkohl auf 3. Soßennapf, irgendwie Soße auf den Herd stellen oder? Was? Soll ich die Soße wieder auf die Platte stellen oder auf welche Stufe? 4. Dann kocht die mir aber wieder so schnell weg, vielleicht. Ja, wir sind ja auch fertig. Die Ente ist durchgebraten. Ja, Soße ist auf 3. Rühre ich nochmal Salat hier, Gurke. So, weiter. Was geht jetzt ab? So, jetzt ist, jetzt sind wir soweit fertig. Jetzt machen wir die Soße fertig. Ja, die Soße ist für mich, alles ist super, aber die Soße ist für mich zweifelhaft. Zweifelhaft? Meinst du, die kann man gar nicht benutzen? Doch. Sag. Die muss man benutzen. Dann benutzen wir es natürlich nicht. Ich muss die nachher nochmal abkosten. So, jetzt, was mache ich jetzt mit dem Entenvieh hier? Ja, da schneidest du jetzt schöne Branchen. Gut, und das schneide ich von rechts nach links schön durch. Wie dick dürfen diese Dinger Viecher sein hier? Von rechts nach links schön dick durch. Was heißt das denn? Wie dick dürfen die Dinger sein? Daumenbreit. Gibt es da einen vorgeschlagenen Anschlagwinkel? Nee. Machen wir so nach Gefühl. Schön, ja, ein schöner Winkel. Schöner Winkel. Da kommt noch schön so. Ach, die andere hätte ich jetzt noch stehen lassen müssen, die andere Ente fast schon, wa? Hast du jetzt die dicke angeschnitten? Nee, mach jetzt hier weiter. Ist die auch nicht rosa? Die ist rosiger. Oh, fuck. So. Mach erstmal die kleine Ente. Ist das jetzt richtig schlimm oder ist das. Ist die in der Mitte richtig nicht rosa, die Ente? Nein, die ist nicht rosa in der Mitte. Fotografierst du gleich mal, ne? Hab ich schon. Mhm. Ist nicht gut, ne. Also, wenn das jetzt eine Prüfung wäre, würde man sagen, gehst du nochmal üben. Ja. Jetzt mir eine ungefähre. Ich brauche halt irgendwie so ein. Also sie war mit Sicherheit fester, als du es mir gesagt hast. Ja, aber ich kann das auch ganz schwer einschätzen, sage ich dir auch damit ganz, ganz schwer, das dir zu sagen, wie das ist. Ich taste da die ganze Zeit bei mir rum und ja. Der Spitzkohl ist sehr warm. Der Spitzkohl ist. Finger reinstecken. Die und Haut ist jetzt aber auch nicht extrem knusprig. Ja, weil da sich Dampf entwickelt hat innerhalb der. So, der Spitzkohl ist noch nicht warm. Ist der schon richtig kalt? Nee, lauwarm. Lauwarm, gut, dann Soll ich jetzt ein bisschen Gas, 4? Stell's auf 4? Das große Entenstück jetzt auch schon durchschnippeln? Nee, stell mal erstmal den Spitzkohl auf 4, Soße checken. Was soll ich mit der Soße machen? Einfach nur gucken, wie ist Luchti. Die blubbert. Wie ist die Konsistenz? Soßig. Schmeckt sie? I try it, baby. Mit Brot schmeckt sie. Schmeckt sie wirklich? Das ist nicht die beste Soße, die ich bis jetzt gegessen habe, aber mit Brot und so ist gut. Okay, dann lassen wir das so. Spitzkohl gucken, warm machen. Wird warm, aber ist noch nicht warm. Nicht, dass es anbrennt. Ist noch nicht warm. Rührste. Rührer, da. Was ist mit meinem. Dicke Brust schneiden jetzt. Endlich mal klare Kommandos hier. Wenn du das von Anfang an so gemacht hättest, Chris, dann wären wir jetzt schon viel weiter. So, auch diese Ente ist im oberen Bereich, also um so ein. Ja, jetzt hier die in der Mitte ist rös. Ich mache mal ein Foto hier auch von der. Die gefällt mir jetzt optisch besser. Okay. Mache ich auch mal ein Bild. Doch, die sieht gut aus. Also das große Teil sieht sehr gut aus, finde ich sogar. Mhm. Soweit würde ich fast schon gehen. Ist ja auch hier der Lichteinfeil, ein Pfeil. Mhm. So. Drangieren ist mein Haupt. Steckenpferd. Ja, genau. Und mein Steppenwolf. Ja. Oh, jetzt habe ich fast gerade. Jetzt werde ich ein bisschen nervös hier. Mhm. Weil ich gerade festgestellt habe, dass ich in die Alufolie immer reinschneide und die auch storniere, oder wie das heißt. Ach, du schneidest auf der Alufolie. Gut, ist trangiert. Spitzkohl warm? Nein. Höher drehen. Muss jetzt warm werden. Ich muss jetzt die Soße vom Herd nehmen, sonst ist die weg. Spitzkohl wärmt sich. Spitzkohl hochdrehen, ne? Ist auf 7. Ja. Weiter? Ja, wir müssen jetzt auf den Spitzkohl warten. Ach, die Ente kann ja jetzt noch nicht darum. Ach nee, der muss ja zuerst hingelegt werden. Genau, wir machen erst den Spitzkohl drauf, den machen wir ein bisschen weiter oben. Zentriert, aber weiter oben den Spitzkohl. Und an den Spitzkohl legen wir die Tranchen. Ja. Und die Tranchen salzt du bitte nochmal leicht. Aber nicht jetzt. Dann habe ich eine E-Mail gekriegt. Mhm. Findige MMA. Ich möchte jede Sekunde, jede Minute wissen, was der Spitzkohl macht. Spitzkohl. Ich habe mir gerade einen reingelötet. Ich kann einen Finger reinhalten. Kann man's, ist es warm genug zum Essen? Bisschen noch. Der scheint zu lang kalt. Das habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht. Aber ja. Mich fragt ja keiner. Ja. Hast ein bisschen, dass du deine Küche hast, in Augen verloren, Chris. Mhm. Ich habe Angst, dass das immer anbrennt, wenn bei dir mehrere Baustellen sind. Ja, aber jetzt siehst du ja, was du davon hast. Jetzt wird die Soße dick. Wie, die Soße wird dick? Ja, wenn die jetzt hier so steht. Oh, jetzt bricht das Gartenhaus zusammen. Soll ich noch ein bisschen Wasser reinmachen? Nein, wir machen sie einfach noch mal warm, dann wird sie flüssig. Okay. Stell sie noch mal auf 4 auf, Spitzkohl warm. Moment, Soße. Du hast gesagt, das ist das leichteste Gericht. Da bin ich ja mal gespannt, wie die schweren sind. Spitzkohl warm. Okay, los, umrühren und auf den Teller. So, jetzt erkläre bitte dem zuhörenden Volk, wie man diesen Spitzkohl hinschmeißt. Okay, du nimmst jetzt einen Löffel, normalen Esslöffel. Ach so, siehst du? Da fängt schon an. Normaler Esslöffel. Und kippst die Pfanne ein bisschen, sodass du so wenig Soße wie möglich auf den Teller machst. Du musst schneller reden. Du kippst die Pfanne so ein bisschen und nimmst nur mit einem Löffel Spitzkohl. Ja. Auf den Teller, schön, sauber, nicht tropfen. Ja, da mache ich so eine Bahn praktisch. Ja, machst du so drei Ladungen drauf. Hab ich. Auf allen drei, erst Spitzkohl. Dass du nicht noch mehr Handgriffe machst. Auf allen drei Tellern jetzt Spitzkohl. Auf dem letzten Teller ist es ein bisschen misslungen, aber das gebe ich mir. Oh, jetzt bin ich ja. Jetzt gebe ich nochmal richtig Mühe. Ja. Und am Ende machst du nochmal ein bisschen Soße oben auf den Spitzkohl drauf. Aber nicht zu viel, nicht, dass wir da so einen Soßenrand kriegen um den Spitzkohl. Das sieht scheiße aus. Moment, ich bin auch beim Spitzkohl einteilen. Halt die Fresse. Unfassbar schön. Und noch ein kleiner Spitzkohl. So. Okay, Tranchen. Tranchen schön dran. Halt, ich muss nochmal nach der Soße gucken, kurz. Muss ich die Soße jetzt irgendwie nochmal warm stellen? Die ist warm. Okay, runterziehen. Tranchen. Tranchen sind an da. Leg dran, schön ordentlich, dass man die Schnittseite sieht. Und jetzt probiere ich mal hier. Oh, Ente ist schon kalt. Ja? Ja. Dann schiebst du nochmal warm. Es ist jetzt geht's los hier. So, jetzt mache ich die Tranchen. Ist die Ente kalt? Ja, es geht. Ist okay. Okay. Die lege ich jetzt sowieso an ein Bergchen ran, wa? Genau. Okay, dann machen wir da gleich die warme Soße drauf. Ja, die wird jetzt wieder kalt. Jetzt mach! Chris, das soll auch Spaß machen. Das ist ja hier fast schon Druck. Jetzt mach! Tranchen dranlegen. Er isst gerade ein Stück Ente. Leg dran! Mach doch! So, bei dem letzten Teller gebe ich mir jetzt keine Mühe, weil jetzt hast du mich zu sehr angeschrien. Okay. So. Hast du? Hab ich. Okay, bisschen Salz dran. Salz dran rein. Überall. Ein bisschen Salz nur auf die Tranchen. Ja, hab ich. Okay, Soße. Oh Gott, fest. Soße ist fest. Aber geht schon, Chris. So, was mache ich mit der Soße? Schnell! Mach ein bisschen über die Tranchen, ein bisschen, dass sie ein bisschen angewärmt werden. Einfach so draufkippen oder was? Nein, mit dem Löffel. Ach so! Oh. Jeden Schritt musst du mir erklären. Ich habe es dir gesagt. So, Familie, so, ruf Familie. Familie! Essen! Erledigt. So, jetzt über die Tranchen. Leicht über die Tranchen drüber, ja, bitte. Nicht zu viel. Ah, naja. Nicht zu viel. Bitte essen gehen. Setzen. Mit Besteck. Wenn Besteck kommt, können Sie sich holen. Ja, so, hab ich. Jetzt machst du noch so eine kleine Soßenspur, machst du unter die Tranchen. Mit wie? Mit dem großen Löffel und dem kleinen? Mit dem Esslöffel. Soßenspur. Da gibt's nur Esslöffel. Wenn das einer sieht. Scheiße. Meine Soßenspur ist das Beste. So, den wärmsten, das wärmste gibst du Melli. Melli, hierher, Essen holen. Komm jetzt! Jetzt brisiert's, komm, es wird kalt. Also an mir liegt's nicht. Nein, das wird kalt, Leute. Das gibt's echt nicht. Ich kann nicht, ich bin hier am Kochen. Ja, hol es, komm! Das ist ja kein Spaß, muss serviert werden, die Leute warten. Stimmt's, Chris? Ja. So. Besteck ist da, oder was? So. Das ist deins. Sofort probieren. Das wird sonst kalt. Zack, zack, zack. Guck mal, jetzt spinn ich mal aus. Muss ich noch irgendwas machen? Chris? Nein, ist alles gut. Ist wirklich so, man muss wirklich schnell essen. Das wird sonst kalt. So, ich probiere jetzt eine Ente mit Soße und erstmal nur. So, jetzt kommt der große Moment, Chris. Oh Gott. Mhm. Also, die Ente. Was sagt Melli? Das ist mir wichtiger. Melli hat es nicht kapiert. Melli schneidet da noch rum und alles. Das hat ganz, Kind! Du kannst es vergessen, du musst es warm essen. Das hat sie erledigt. Schmeiß weg, komm. Ja, die Soße ist nicht so gut. Die Soße ist nicht so gut. Mhm. Ente ist tatsächlich jetzt lauwarm. Mhm. Spitzkohl ist hervorragend. Mhm. Spitzkohl ist eine Wucht. Die Ente, das ist Ente, Schatz. Wie schmeckt sie, Milli? Spitzkohl hervorragend. Jetzt ist Milli Ente. Also die Soße ist einfach zu sahnig, zu margarinig, die. Ist dir nicht gelungen. Die Soße ist mir nicht gelungen, sagt Melli. Nee, nicht gesagt, was sagst du? Ja, was sagst du? Komm, lass mich doch mal probieren noch. Melli probiert noch. Melli schneidet. Könnte ein bisschen dünner sein. Könnte ein bisschen dünner sein, sagt Melli. Gesagt. Wie schmeckt dir sonst die Soße? Ein bisschen zu. Gut, aber zu dick auch. Zu dick, okay. Und das Fleisch? Fleisch, was sagst du zum Fleisch? Gut. Wie gut? Ich war das jetzt nicht. Melli sagt, das schmeckt gut. Sie hat aber die Haut von der Ente abgeschnitten. Ja, on. Normal isst man die mit, oder Chris? Ja. Normal isst man die mit, Melli. Ich nicht, ich kann kein Fett essen. Das ist kein Fett, das ist alles rausgebrätelt. Also mir schmeckt das Fleisch sehr gut, sage ich so, wie es ist. Aber? Selbst die Haut schmeckt mir sehr gut. Mhm. Leider lauwarm, Punkt Abzug. Bitte? Es ist leider lauwarm, es gibt einen Punkt Abzug. Ansonsten ist die Ente für jemanden, der noch nie vorher mit dem Backofen irgendwas gemacht hat. Damit meine ich mich. Ja. Ansonsten ist die Ente gut. Wie er Das ist Spitzkohl, das ist sehr lecker. Würde ich jetzt, wenn ich jetzt mir selber eine Schulnote geben müsste, würde ich sagen, ist eine 2,5. Von? Na, Schulnoten, du hast. So, Schulnote. Ja. So. Kommen wir jetzt mal zur Soße. Das ist ja auch schon eine schwierige Schulnote. Ja, aber ich kann mir jetzt hier da bestimmt keine 1 für geben. Nee, aber eine 2 minus dann wahrscheinlich, ne? Nee, eine 2,5. Eine 2 minus ist ja 2,75. Schmeckt's gut? Ja. So, schmeckt es dir? Mia, wie schmeckt es dir? Wie schmeckt es dir, Mia? Jetzt zur Soße. Die Soße ist völlig im Eimer. Was ist dir da nicht gelungen? Die ich weiß nicht, was ist der Fehler gewesen bei der Soße, Chris? Du fragst Melli gerade. Ist schwierig. Wir haben. Das ist schwierig. Die Zwiebeln, da war schon einiges im Argen. Kannst du mir bitte Melli fragen, wie sie Zwiebeln schneidet? Melli, wie schneidest du Zwiebeln? In Würfel. In Würfel. Ja, aber wie schneidest du das mit dem Messer? Also wie ist deine Technik? Du machst da so Witzchen, so kreuz und quer. Ja, sie macht es mehr oder weniger auch so wie ich. So, wie schneidet er? Eher so wie ich? Such mal auf YouTube ein Video raus, das deine Technik am ehesten... Das war meine Technik, was sie gesagt hat. Pass auf, dann schneide du eine Zwiebel, nimm das mit dem Handy auf. Okay, mache ich. Und dann schickst du mir das per irgendwie so Ding. Also für Mia müssen wir in Zukunft dann was anderes dazu machen. Weil? Wieso? Mia mag keinen Spitzkohl. Aber es liegt nicht am Spitzkohl, sondern an Mia. Ja. Ja. Und das Fleisch? Das schmeckt ihr. Das Fleisch schmeckt ihr. So, jetzt zur Soße nochmal. Also die ist einfach, die ist überhaupt nichts geworden aus meiner Sicht. Die stört nicht. Die stört nicht. Aber eine Soße, ich weiß nicht, Chris, ist das nicht so, dass eine Soße... Das i-Tüpfelchen auf dem Gericht ist. In der Regel ja. Also mein Plan war, wir nehmen diesen Bratensaft, machen da Orangensaft dran, Zwiebeln dran, einen Schuss Wasser, Salz, Pfeffer und eine Prise Mehl. Und das sollte eigentlich schon reichen, dass es geil schmeckt. Nee, das ist es bei mir auf jeden Fall nicht geworden. Das ist eine ganz komische... Ja, wir haben natürlich auch viel rumgewichst, weil wir immer wieder Wasser und Mehl rangemacht haben. Das ist komische Konsistenz erstens mal. Der Geschmack ist nicht gut. Die Soße ist nicht hundertprozentig mehr warm. Der Spitzkohl ist eine Wucht. Oder? Der Spitzkohl ist mit diesen Speckwürfeln und auch der Geschmack, das scheint mir so, als ob ich da wirklich perfekt Salz, Pfeffer gemischt habe. Das ist ein ganz, ganz tolles Essen. Schön. Also, für den Spitzkohl, außer von der Farbe her, weil er hat so einen leicht gelblichen Schimmer. Ja, weil es angebraten wurde, ja. Ja, würde ich sagen, perfekt. Das ist fertig, Mann. Es ist da. So. Ja, das ist doch schön. Ich habe meinen Teller jetzt auch leer. Sehr schön. Und Vicky, was sagst du denn zur ersten Ausgabe? Es hat mir riesigen Spaß gemacht zu kochen. Mhm. Und auch was ich gemacht habe, hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ich bin ein Stück weit enttäuscht, dass mir das mit der Soße nicht gelungen ist. Weil ich das Gefühl habe, dass es nicht so schwer ist, dass man es nicht können kann. Richtig. Deswegen ärgere ich mich da. Weil das ist einfach so eine Skillfrage, glaube ich. Okay. Ich vermute auch, wenn ich mich mehr auf die Soße hätte konzentrieren können, wäre die mir besser gelungen. Beim nächsten Gericht wollen wir da mal erstmal was ohne Soße machen. Naja, es sollte halt eine vollwertige Mahlzeit für so einen Kämpfer sein. Ich hole mir noch die Restente. Ja. Die Ente ist gut geworden eigentlich. Also die könnte teilweise natürlich ein bisschen noch länger, ein bisschen noch weniger am Hof gewesen sein. Ich glaube, das ist die Qualität der Ente auch teilweise hier. Die ist ein bisschen durchsetzt, so finde ich nicht so gut, wenn, aber da kannst du natürlich jetzt wenig machen als Koch. Ist halt so. Bist du noch ein bisschen Ente? Magst du deinen Spitzkohl? Dann gib mir. Ja. Gut, Chris. Ricky. Ich esse weiter, es war hervorragend. Ja. Die erste Ausgabe, mir hat sie riesigen Spaß gemacht. Mir hat sie auch sehr viel Spaß gemacht, nur dieses, ich möchte es schon fast Zwiebelgate nennen, das hat mir ein bisschen zustande gebracht. Ja, der hat uns, die Zwiebel hat uns wirklich hier das ganze Essen zerschossen eigentlich. Kann man fast sagen, ja. Ja. Aber jetzt habe ich ein Stück, muss ich nur kurz sagen, das ist rosa von der Ente. Ja. Und das ist vorzüglich. Es ist jetzt, und es ist schon lauwarm und trotzdem ist es noch hervorragend. Ja. Ich hatte gerade auch ein Stück von dem. Auch rosa? Ja, Melli sagt auch, sie hat auch rosa ein Stück. Sehr lecker. Super, das freut mich wirklich, wenn ich deiner Familie ein kleines Lächeln auf die Kauleiste zaubern konnte. Auch wenn natürlich du mit deinen Skills absolut versagt hast. Mhm. Aber na gut. Mhm. Gut, heute gibt es noch eine Ausgabe, weißt du ja. Heute Abend gibt es noch eine, ja? Ja, ich weiß noch nicht, wann diese Ausgabe hochgeladen wird. Ach so. Das richtet sich ja auch ein bisschen danach, wie weit du mit deiner Rezeptausführung dann bist. Die kann ich dir gleich schicken. Ja, dann machst du das. Und dann gibt es die heute noch eine Ausgabe. Ja. Ja. Tschüssi. Ja, tschüssi. Hat mir Spaß gemacht. Muss man wirklich sagen. Bis dann. Fast schon. Ja. Tschüssi. Tschüssi.